Hi, hallo, hier im Dicken Engel zur Grillrunde Nummer 4 mit Stefan Bartels, der aus Schleswig-Holstein kommt, dort glaube ich im Moment auch noch aktiver Schatzmeister ist und der auch gerne wieder Schatzmeister auf Bundesebene sein möchte. Stefan, stellst du dich in einer Minute kurz vor? Stefan? Herr Bartels zum Mikrofon bitte. Herr Bartels bitte. Dazu muss man sagen, dass der Stefan parallel, glaube ich, in Schleswig-Holstein gerade eine Kassenprüfung laufen hat und hier trotzdem zu uns gekommen ist, aber eben nur als Astralleib im Moment. Stefan, kommst du? Hallo Dirk. Ach, du Oh, schon brauchst wieder ein unbedingt wieder, Stefan. ne? Du brauchst unbedingt wieder, ne? Ist Stefan gemeint? Hey, bleib mal am Mikrofon. Stefan, komm mal hoch. Bleib mal am Mikrofon. Ich stelle dich auch nicht dumm. Du hast dich für 5 Vorstandsämter beworben. Ich biete dir ein Geschäft an. Du kriegst eine Stunde Grillen hier, wenn du den Parteitag nicht mit deiner Kandidatur belastest. Ja, kommt. Müssen wir mal gucken. Machen wir erstmal das Grillen dann demnächst. Ich hab da, muss man wohl so mal gucken, wie ich da hinkomme. Genau, wir könnten den Stefan auch, wenn schon der eine Stefan irgendwie nichts sagt, dann könnten wir den anderen Stefan grillen. Und das können wir dann jederzeit unterbrechen, wenn der richtige Stefan sozusagen zurückkommt. Das heißt, wir mal grillen heute Stefan Stern. Einverstanden? Gibt's Stimmen aus dem Ach, Zuhörerraum? Bartels ist der andere Stefan. Ja, das ist der Richtige, der heute eigentlich dran ist. Gibt's Stimmen aus dem Zuhörerraum? Wollen wir das machen Soweit werde ich mir erstmal was zu trinken holen. als Überbrückung? Bevor der Stefan sich was zu trinken holt, sonst wird's schlimm. Ja, mach doch mal, das hört sich nach dem Plan an. Das hört sich nach dem Plan an. Das ist Direktdemokratie. Zweite Stimme zählt. Kira hat auch dafür gestimmt. Gibt's noch weitere Leute? Eine dritte Stimme und dann hat's das. Dann grillen wir jetzt direkt. Jawohl, alles klar. So, dann den Stefan. André, du bist dagegen. Nur alkoholfrei, wollte ich zu Stefan sagen. Das glaube ich geht nicht. Gucken wir mal. Ah, was ich auch noch sagen könnte, es gibt hier Fragen auch auf Twitter, wo die Liste ist. Auf der Wiki-Seite vom Dicken Engel ist die Liste der Termine hier verlinkt. Sie ist auch verlinkt auf der Kandidatenseite oben unter Hinweise. Gibt es den Hinweis auf das Grillen? Dort ist auch ein Link auf das Pad. Das Pad ist verständlicherweise read-only. Und die Termingestaltung ist selbstverständlich ein wenig dynamisch. Das heißt, wenn einer einfach keine Zeit hat, findet aber jemanden, mit dem er tauschen kann, dann ist das halt so und dann ist das on short notice. Ich hoffe, ihr habt da alle Verständnis dafür. Bin sowieso froh, dass wir so kurzfristig jetzt hier gerade in der Anlaufphase die Leute zusammengekriegt haben. Ist der richtige Stefan jetzt schon wieder da? Dann nehmen wir jetzt den anderen Stefan dran. Warte mal, ich mache mal in das Pad. Wir nehmen dasselbe Pad, aber ich mache in das Pad eine Linie und unter der Linie ist das für den Stefan O und über der Linie ist das dann für den Stefan B. So, ich habe das durch Buchstaben gekennzeichnet. Ich glaube, das schaffen wir. So, Stefan, also jetzt Stefan mit O. Du hast dich gestern Abend spontan in die Liste der Kandidaturen eingetragen und möchtest irgendwie so ziemlich alles werden, glaube ich, außer Schatzmeister. Und mich würde interessieren, eine Minute über dich selbst. Eine Minute. Jetzt ist er auch nicht da, oder was? Ich glaube es ja wohl nicht. Aber noch ein Stefan, der sich grillen lassen möchte. Übrigens hat gerade eben jemand getwittert beim Fußball. Gibt es heute kein Fußballspiel? Ach so, und das wissen natürlich alle, die hier sind jetzt nicht. Das ist die falsche Frage dann. Deutschland, Armenien und das ist wahrscheinlich nicht so ganz so spannend. Oh, da können wir eben hier mal im Chat oder im Pad ein Tippspiel machen, weil das wird ja dann wahrscheinlich pünktlich fertig zur heute Show, oder? Stefan, ah, da ist er ja wieder. Ist der Stefan Ja, Bartels schon also wieder da? Nein, Stefan Bartels ist noch nicht da. Okay, Stefan, du hast dich für alles Mögliche beworben im Bundesvorstand. Gib uns zuerst mal 60 Sekunden, eine Minute über dich selbst. Ja, ich kann mal was sagen, aber frag mich jetzt nicht nach explizit, wie ich die Posten ausfüllen will, weil so habe ich mich nicht vorbereitet auf meine 4 Kandidaturen hier. Stefan, ich habe dich zunächst mal da. Ja, für mich selber, hallo? Ist das Dirk weg? Ich würde, ja, zu mir selber bin ich seit 2010 Mitglied der Piraten. Ja, bin jetzt 32 Jahre alt, habe hier in Würzburg Medienmanagement und Kommunikationswissenschaft studiert und ja, 2010 bin ich da zu den Piraten gekommen. Stammtisch da Würzburg, Kreisverband in Würzburg im Café Klug und ja, habe mich da auch mal so guten Jahr lang regelmäßig da mit den Jungs hier getroffen aus Würzburg und ein paar Demos noch mitgemacht und sowas, Freiheit statt Angst und was da so gegen TTIP und habe auch eben Praktikum gemacht da. Also das praktische Semester da als Praktikant da in München da. Landesverband Bayern habe ich eben ja ein 5 Monate Praktikum gemacht. Und sonst habe ich bei Piraten seitdem ja, in der Geldordnung und Finanzpolitik in der Bundesarbeitsgemeinschaft hier ja mitgeholfen, ein bisschen kommentiert und Feedback gegeben und so Sachen, aber keine großen Aufgaben übernommen, also keine Koordinatoren oder bestimmte Posten habe ich mich eigentlich zurückgehalten bisher. So, ich habe jetzt nicht wirklich viel von mitbekommen, was der Stefan gesagt hat, weil ich ja ständig hier rausfliege, dass wir das auf jeden Fall ein sehr heiterer Abend hier werden. Stefan, du hast gestern Abend dich auf sehr viele Posten da im Wiki eingetragen als Bewerber. Du hast eben schon gesagt, so genau nach den Posten fragen darf ich dich nicht, aber ich kann dich fragen, warum hast du denn das gemacht? Ja, das ist sogar sehr erwünscht von mir, dass du das fragst, weil das ist eigentlich im Sinne einer Zornkandidatur zu verstehen. Also Zorn deswegen, ja, weil manchmal Zorn vielleicht ein bisschen angebracht ist, um da was Sachen da beim Namen zu nennen. Zum Beispiel eben, dass manchmal Leute aus meiner Sicht recht willkürlich dann stumm gestellt werden oder aus Gruppen hier ausgeschlossen werden, gerade Mumble und so Sachen. Ah, okay. Trotzdem, lass uns mal überlegen, wenn du, also auch eine Zornkandidatur, also das, ich interpretiere deine Zornkandidatur so, dass ich dich jetzt nicht wirklich danach fragen muss, wie du als potenzieller Bundesvorsitzender da deine Amtsführung gestaltest. Aber du hast bestimmt eine Idee zum Umgang miteinander. Kann das sein, dass du da ein Problem siehst in der Partei und dass du da einen Lösungsvorschlag hast? Jetzt auf ad hoc habe ich jetzt nicht wirklich Lösungsvorschläge, aber grundlegend sollte man jetzt gerade, wenn man so als so ein Vorstandsamt kandidiert und da Position mit Verantwortung übernehmen will, denke ich, sollte man eben schauen, dass das wieder basisdemokratischer ausgestaltet wird, das ganze Zusammenarbeiten und die Meinungsfindung und so weiter. Das scheint mir nämlich immer mehr, ein bisschen Straßenlärm hier, immer mehr so in der Hinterzimmerpolitik so in die Richtung zu driften und ja, da bin ich kein Fan davon, wenn das die Zeiten von Liquid Feedback vorbei sind und die Zeiten von Basisentscheid online oder ständig Mitgliederversammlung hier, wenn die noch nicht wirklich angebrochen sind oder noch nicht in der Praxis so funktionieren, wie man sich das so vorstellt irgendwann. Also da sollte man einfach schauen, dass man schnellstmöglich irgendwie was auf die Beine stellt, was einfach jetzt die Willkür ausschließt und wieder irgendwas zu demokratisch legitimierten Ergebnissen führt für den BUFO und für andere Mandatsträger im PPEU und so weiter. Wo siehst du denn konkret Punkte, die dich den Vorwurf der Willkür erheben lassen? Okay, bei Dude ist es ja keine Willkür. Wissen wir ja, wenn der NRW hier was vorliegt, gegen Innenausschlussverfahren sowas durch, das sage ich jetzt, zähle es nicht dazu, aber in anderen Punkten, ich muss mich selber als Beispiel nehmen und Bei mir selber kann ich zum Beispiel nicht in den Queraden-Kanal reingehen, weil ich da irgendwie dauergesperrt bin mit dem Zertifikat. Ja, oder auch, ja, dass einzelne Leute eben stumm stellen, was ich generell eben jetzt nicht die richtige Umgangsart, also eine reife Umgangsart finde, die also von, ja, einen schönen Miteinander halt hier zeugt, was über die Pubertät irgendwie hinausgeht. Also das sollte man einfach, finde ich, nicht ständig hier so fortsetzen, also nachhaltig Leute stumm zu stellen und so weiter. Also das ist ja so in der Twitter-Manieren irgendwo, wie man es in Twitter kennt, aber das ist auch im Mumble, dass es doch von vielen hier genauso gehandhabt wird und das finde ich dann irgendwo schade. Betreffen diese Willkürmaßnahmen viele Personen? Das weiß ich ja nicht, da gibt es ja wohl kaum ohne so Liquid Feedback oder solche Tools, wo man das vielleicht draus sehen könnte, wo dann die Empirie dazu ist, kann ich jetzt halt sagen, ich bin ja hier nur Nutzer und deswegen habe ich ja gemeint, ich nehme mich als Beispiel, habe so erlebt und ich glaube nicht, dass ich halt der Einzige bin, der da mal stumm gestellt wird oder von Kanälen dann irgendwie ausgeschlossen wird. Also ich bin jetzt bestimmt einer der Aktivsten, dem das dann passiert, dem es wiederholt passiert hier in verschiedenen Gruppen, aber ja, generell glaube ich nicht, dass ich ein Einzelfall bin, sondern so ein totaler Exot. Okay, könnte das irgendwelche Ursachen haben, Stefan? Ja, dass es dafür keine klaren Regeln gibt wahrscheinlich, oder falls es die gibt, sich nur bedingt dran gehalten wird. Also eine klare Regel wäre zum Beispiel, wenn man Dude oder so ausschließt, wenn man ein Parteiausschlussverfahren hier durchgezogen hat, dann kickt man vom Server, okay, hat man eine Regel befolgt. Aber welche Regel wird befolgt, wenn man mich hier stumm stellt? Also wie jetzt gestern so ein paar Mal, dass ich da immer wieder so ein Zertifikat nehmen muss, damit ich mich ja einbringen kann am Mikrofon. Oder wenn man mich in verschiedene Kanäle einfach nicht reinlässt. Oder mitarbeiten. Also so nicht Three Strikes Fail oder so, sondern wenn man das ständig so als präventiv. Also Präventivlösung so sieht, Leute dann gar nicht erst reinzulassen. Oh, wir können ja mal die Situation von gestern als konkreten Anschauungspunkt, ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es wird lustig durch das ständige Rausfliegen. Wir können ja mal die Situation von gestern als Beispiel hernehmen. Hattest du das Gefühl, dass du dich dort in besonderer Weise am Saalmikrofon eingebracht hast? Ja, gestern. Hätte ich gern gewollt gestern, zum Beispiel da als Support und Christoph Grüner eben, die haben doch mal ziemlich, sind die so eine bestimmte Richtung ausgebrochen und ich hatte den Eindruck, wollten ja, Paul Weiler war zum Grillen ein bisschen, ja, war aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt so neutral, da war Hintergedanke dabei. Und da hätte ich halt gern mal ein oder zwei Kommentare ein bisschen, ja, relativiert oder so. Was ich dabei dazu denke, dann mit eingebracht halt. Dafür ist das Mikrofon da, dachte ich immer, so, dass man sich da ja andere Fragen stellen lassen kann, aber eben auch kommentieren kann zu den Fragen. Okay, könnte das möglich sein, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die eigenen Wortbeiträge positiv aufgenommen werden, erheblich steigt, wenn man abwartet, bis gerade kein anderer spricht, bevor man anfängt zu reden? Ja, das könnte allerdings, das sollte sogar so sein, ja. Genau, und dann frage ich mich, gestern war das ja nun sehr extrem, dass du diese Grundregel gerade nicht beachtet hattest. Und deswegen wurden ja hier auch moderative Maßnahmen ergriffen. Ja, hat sie eben kurz gesagt, ich glaube nicht, dass es so bei jeder Meldung von mir, dass die immer quer reingekommen ist und gut, das war ein Pad, aber jetzt weiß ich gar nicht, ob ich gestern im Pad war. Ich bin zwar noch von meinen diversen jetzt Mumbles hier ein bisschen gewohnt, dass man mal, wenn man wirklich was sagen will, dann auch das zeitnah macht und da mal kurz ein paar Worte dazu reinbringt. Also das als Moderatorenrolle ist klar, dass man da die Leute da zur Bedachtsamkeit oder so, dass man es anhält und auch darauf hinweist, aber also kannst du mir nicht erzählen, wenn ich mal 6 oder 8 Mal da versucht habe, mich einzubringen, und es dann komplett stumm stellt, die Leute, und auf Dauer und auch keine Chance nach einer Minute oder so wieder gibt, zur Rede, zur Sprache zu kommen, dass ja, das dann halt eine Lösung jetzt ist. Also, und damit es bei mir angekommen sein soll, dass ich jetzt hier irgendwas verkehrt gemacht habe. Also das war gestern jedenfalls nicht der Fall. Ich bin zwar vielleicht jetzt, ich weiß, zwei, drei Mal ein bisschen, ja, zu der Frage eben, also hab's ja schon gesagt, gerade da quer rein, aber das muss man, finde ich, dann einmal auch da geschehen lassen und dann ist gut, ja. Aber du siehst, wohin das führt, wenn man Leute auch dann verkrault vielleicht mit solchen Sachen und ja, Widerborstigkeit, das hat doch keinen geholfen, so, wenn man das hört. Dann kandidieren die alle für den Bufo. Ich sehe am Saalmikrofon den Christoph. Ja, weil ich ja explizit angesprochen wurde. Also erstens, wenn Kandidaten sich hier zum Grillen zur Verfügung stellen, dann dürfen die auch gegrillt werden. Und das heißt, da wird's halt auch mal heiß beim Grillen. Von daher, ich habe versucht, den aus der Reserve zu locken. Ja, das stimmt, das gehört zum Grillen dazu. Damit muss ein Bufo-Kandidat eigentlich auch umgehen können, weil das ist Pillepalle im Vergleich zu dem, was danach kommt. Stefan, du hast gestern ein paar Mal einfach reingequatscht, während Monopol gerade die Kandidaten befragt hat. Das ist ein Verhalten, was einfach unter aller Sau ist und das kann nicht geduldet werden bei einer Veranstaltung, die aufgezeichnet wird und die dann für den Kandidaten das Kandidatengrillen ist, wonach Leute entscheiden, ob sie ihn wählen oder nicht. Das Verhalten ist einfach nicht tolerierbar und ich bin Monopol dankbar, dass er dich da stumm gestellt hat und dass er dafür gesorgt hat, dass du nicht weiter stören konntest. Auch wo du dann wieder zurückgekommen bist mit anderem Nick und einfach reingekrätscht hast mit ey, was soll das, während die gerade im Gespräch waren, also das geht nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Man hätte dich dafür auch einfach kicken können. Darf darauf hinweisen, dass die letzte Bemerkung nicht zutreffend ist, weil wir haben fürs Kicken Regeln. Ich höre aber im Pad eine Wortmeldung vom Gero, der etwas zum Thema Zeit. Okay, jetzt hat sich der Dirk selber gekickt. Ich bin gespannt, wenn der Stefan Bartels noch kommt. Ja, da ist er. Er hat irgendwie Probleme. Ja, ich warte mal, bis der Dirk wieder da ist. Aber guck, das ist auch ein gutes Beispiel. Es ist heute eigentlich Kandidatengrillen und stattdessen ist Stefan Ochsenfurt und es dreht sich alles nur um Stefan Ochsenfurt. Sorry, das geht einfach nicht. Das geht schon. Er war ja da, wehrt sich auch nicht, dass es heute stattfindet. Solange der andere Stefan nicht da ist, sehe ich da kein Problem. Das war ja ein Angebot von Dirk. Ja, ich muss sagen, gestern eben, Christoph, ich war ziemlich angepisst und ja, man mag mir verzeihen vielleicht, dass ich da mal mich da einbringen wollte und dann wirklich vergrault wurde. Ja, dann mach's wie alle anderen. Wenn's eine Redeliste gibt, trag dich dort ein und wart, bis du dran bist. Oder wenn's ein Saalmikrofon gibt, wo man einfach dran latscht, dann wart, bis du dort dran bist. Ja, ich hab's dann noch mit Support dann und am Schluss waren ja noch da der Paul und Support und so haben wir es auch noch ausgequatscht, aber ja, manchmal brennt es auf der Zunge und na, jetzt habe ich meine Konsequenz gezogen und habe halt mal Bewerbung reingeschrieben, so für die Stellvertreterposten und Gensek. Was soll's? Ich glaube, dazu hat der Gero eine Wortmeldung zum Thema Zeitmanagement auf Parteitagen. Ja, fangen wir damit an. Das ist ja auch im Patreon kommentiert worden, mit hat er doch schon gesagt. Fast ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich ärgert die Kandidatur zutiefst. Ich halte sie, aber das ist eine persönliche Meinung von mir, für absolut aussichtslos. Kannst du uns bitte nochmal konkret sagen, möchtest du nur kandidieren, damit du auf dem Parteitag reden könntest? Nee, wegen Reden geht's mir nicht. Also wenn dann wie andere halt auch, dass man mal guckt, wie man steht, wie viel Zustimmung man kriegt auf dem Parteitag, ne, dass man ein Ergebnis hat, vielleicht als grundsätzliches Eingangs, wie soll man sagen, dass man sich einschätzen kann für vielleicht auch weitere Parteitage. Man muss ja einen Anfang machen und vielleicht, wenn nicht jetzt, dann will man ja vielleicht mal das nächste Jahr oder so dann wirklich eine Chance kriegen für auf eine der Mandatsposten da. Ja, erstmal sind das Ämter und keine Mandate, aber das ist eine andere Geschichte. Ich halte den Parteitag nicht für eine Spielwiese. Also je nachdem, wie viele Leute kommen, verschwendest du von mehreren hundert Leuten die Zeit, wenn du dich da nur mal von einer größeren Menge reden hören willst. Dir dürfte bekannt sein, dass du eine ganze Menge Antipathie aus der Mumble-Gemeinde auf dich vereinst. Ich habe das auch so schon im Patch geschrieben. Und Grund, warum du von vielen Runden ausgeschlossen wirst, ist, dass du einfach nachhaltig konstruktive Diskussionen von anderen Leuten störst. Deswegen schließt man dich da aus. Und dir sind auch schon mehrfach die Spielregeln erklärt worden, nach denen eine Parteimeinung zustande kommt. Die Frage hätte ich dann auch gerne, wenn hier so ein Grillen stattfindet, von dir nochmal beantwortet. Kannst du erklären, warum AG-Ergebnisse nicht automatisch Parteimeinung sind? Denn da habe ich das Gefühl, dass das bis heute bei dir nicht verstanden wurde. Und das würde ich für ein absolutes Requirement halten, dass man das als Teil des Bufos weiß. Und auch ganz klar, dass von der höchsten Instanz des höchsten entscheidenden Gremium da bewilligt werden müssen, erst, dass sie durch den BPT müssen und demokratisch abgestimmt werden müssen. Das können die AGs aus sich selbst heraus noch nicht. Aber ja, da gibt's ja, was soll man sagen, das braucht ein Update jedenfalls, diese Entscheidungsfindung. Das ist jetzt, wissen wir beim BPT jetzt nicht das Gelbe vom Ei, und dass man da eh nie durchkommt und es zu wenige Gelegenheiten gibt im Jahr, da zusammenzukommen, auch für privilegierte Piraten immer mehr. Deswegen habe ich gemeint, da braucht wieder eigentlich das Liquid Feedback in einer gewissen Form oder im Basisentscheid online, wenn da Entropie, habe ich vorhin mal geguckt, wenn es jetzt auf die Reihe gebracht ist endlich und solche Mittel da effektiv wieder ohne große, Astroturfing, ohne große, so ist der Fachbegriff, so Stimmung mache innerhalb der Partei, dass man da einfach neutral jeder einen Mechanismus zur Abfrage von jeden einzelnen Interessen und einzelnen Meinungen, ja. Und dass man gleich ein ganzes Netzwerk hier an Stimmungsmache hier dazu einlädt, eben für diese oder jene Position hier Stimmung zu machen. Das muss einfach jetzt aufhören in der Form. Das Stefan O. Grillen können wir nachher gleich fortsetzen. Der Stefan B., der ja heute eigentlich den Termin hat, der hat mir signalisiert, dass er jetzt irgendwie wieder da ist. Stefan, sagst du mal was? Ja, also irgendwie, ich hatte die ganze Zeit nichts gehört und sah plötzlich den Stefan O. hier drin, ne? Und dann habe ich plötzlich die Gespräche mitgekriegt. Also irgendwas muss irgendwann mal im Netz nicht gestimmt haben. Ja, ich bin auch ein paar Mal rausgeflogen. Wir haben irgendwie Disconnects heute. Keine Ahnung warum. Ich habe meinen Rechner jetzt mal auf TCP-Modus eingestellt. Vielleicht hilft das. Wir werden sehen. Ich hatte vorhin versucht, also wir haben jetzt wieder für den Podcast, sage ich vielleicht gerade nochmal. Oh Leute, ich glaube, das wird heute irgendwie nichts mit Grill da. Das macht irgendwie so keinen Sinn. Magst du? Er schafft den Satz nicht zu Ende. Liebe Kira, magst du den Stefan grillen? Ich habe hier kein richtiges Mikrofon. Ich bin hier draußen. Also ich, sprechen ist nicht so richtig. Wärst du so lieb, Kira? Zieh dir doch eine Mumble Bridge rein. Wärst du so lieb, Kira? Monopol, kannst du dir nicht eine Mumble Bridge reinziehen? Kann ich damit irgendwie sinnvoll arbeiten? Try and error. Ach, die Kira. Ja, mach das, komm. Bitte, bitte. Du hast es schon oft so gut gemacht. Kira, liebes. Oh, okay. Das heißt, wir kriegen eine Chance. Kira zieht um. Hab ich zwei Mumble-Instanzen offen? Das ist eine gute Frage. Nee, ich habe nicht zwei Mumble-Instanzen an. Ich wäre froh, ich hätte eine offen. Aber Stefan, wir können ja nochmal versuchen. Vielleicht ergibt sich ja auch ein Wunder und ich fliege nicht mehr raus. Also du bist Stefan Bartels. Du warst Schatzmeister die ersten paar Monate dieser Amtsperiode des Bundesvorstands und bist noch Schatzmeister in Schleswig-Holstein, soweit ich verstanden habe. Und du bewerbst dich jetzt wieder um das Amt des Schatzmeisters. Gibst du uns eine Minute über dich selbst? Ja, gerne. Gut, mein Name ist Claire Stefan Bartels, 46 Jahre, aus Kiel. Ich bin geschieden, lebe mit meinem Sohn zusammen. Seit März 2011 bin ich bei den Piraten, also als Mitglied. Seit 2009 bin ich immer schon mal ein bisschen mit dabei gewesen. Seit 2012 dann eben auch als Landesschatzmeister, was ich bis heute bin und wo ich ebenfalls wie bei dem Bundesschatzmeister auch in diesem Jahr wieder antreten werde. Das lässt sich auch ganz gut vereinen, dadurch, dass Schleswig-Holstein ein ziemlich kleiner Landesverband ist, wo jetzt auch gar nicht mehr so die großartige Arbeit drin steckt. Ja, soweit zu meiner Person. Achso, ja, klar, ich bin tätig im öffentlichen Dienst, da im Bereich der Vollstreckung als Sachgebietsleiter, habe also auch einige Mitarbeiter unter mir. Ja, das ist so im Groben und Ganzen das zu meiner Person. Wer Schatzmeister werden will, beziehungsweise das schon mal war oder ist oder sowas, der ist bestimmt hervorragend vernetzt im Schatzmeister-Team. Das stimmt. Seit 2012 arbeite ich auch im Bundesschatzmeister oder im Bundesverwaltungsteam mit, an dem ich sehr gut vernetzt bin. Außerdem habe ich natürlich, pflege ich natürlich auch einige gute Kontakte zu anderen Landesschatzmeistern. Ja, Stefan, du gibst dir das jetzt ein weiteres Mal, aber du hast ja im Ende März, glaube ich, war das, nach der Landtagswahl in Bayern zusammen mit zwei anderen Vorständen dein Amt niedergelegt. Das interessiert die Leute hier bestimmt brennend, warum du das gemacht hast und wie du dir eine Situation im nächsten Vorstand vorstellen würdest, in dem das nicht passiert. Also es war Mitte März und die Kommunalwahl in Bayern, aber soweit so gut. Ja. Es gibt dazu mittlerweile auch einen Captain's Cast bei der Flaschenpost, wo wir drei uns zu unserem Rücktritt geäußert haben. Der ist allerdings noch nicht online. Es ist tatsächlich so, dass wir mit dem restlichen Bundesvorstand einfach nicht mehr auf eine Linie gekommen sind. Also wir haben festgestellt, dass wir nicht dazu kommen, diese Partei auch mal wieder ein bisschen mehr zu beruhigen und zu befrieden, sondern eigentlich durch unsere Aktion immer mehr und mehr anheizen. Darum war es eigentlich auch mein Vorschlag mit gewesen, dass wir einen vorzeitigen Bundesparteitag mit einer Neuwahl machen und versuchen, so einen Neustart hinzukriegen. Dass ich auch nicht ganz unschuldig an der ganzen Situation mit bin, das habe ich in diesem Captain's Cast ja auch durchaus geäußert. Ich hatte mich lange zurückgehalten, habe mir gesagt, okay, ich will meine Schatzmeisterarbeit machen. Die politische Arbeit lasse die anderen machen und da habe ich zu lange geschwiegen und mich zu lange nicht beteiligt. Also bin ich durchaus auch mitschuld daran, dass das irgendwann nicht mehr funktionieren konnte. Okay, wie kriegen wir das in der nächsten Runde hin, dass so eine Situation nicht mehr entstehen kann? Ich glaube, da sind sich alle Leute irgendwie in dieser Partei einig, dass das nicht der Regelzustand werden sollte, dass wir alle halbe Jahr neu wählen. Aber irgendwann. Gut, die Frage war vielleicht auch nicht ganz zu Ende, aber es ist ja mal so, dass ein Bundesvorstand durchaus auch frühzeitig eingreifen muss. Im Zweifelsfall muss er einfach auch mal in der Lage sein, auf den Tisch zu hauen und sagen, Leute, bis hierhin und nicht weiter. Wir müssen es hinkriegen, dass wir alle Leute, alle Meinungen irgendwie zusammen mitkriegen. Es werden immer irgendwo ja seine zwei Seiten oder zwei Einstellungen oder wie wollt ihr es nennen, ich habe keine Ahnung. Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und wir müssen versuchen, alle Meinungen irgendwo auf eine gewisse Art und Weise mitzukriegen und nicht damit leben, dass eine Meinung versucht, durch Lautstärke sich durchzusetzen. Wir sollten das lieber versuchen in einer vernünftigen Diskussion. Und da haben die Piraten leider auch irgendwo eine Schwierigkeit. Sie haben eine extrem hohe Streitkultur und greifen lieber an, anstatt versuchen, vernünftig zu diskutieren. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, das ist gar keine Frage, aber man muss sich nicht angreifen. Ich würde aus technischen Gründen bitten, die Kira zu übernehmen, weil ich ständig wieder rausfliege. Ich kann weder eine Frage fertigstellen noch die Antwort anhören. Kira, du sagst, du kennst den Stefan gar nicht. Du hast jetzt die bestmögliche Art und Weise, ihn kennenzulernen. Okay. Also ich versuch's einfach mal. Stefan, bist du einverstanden? Das ist, aber es klappt wirklich nicht sonst. Ja, es kann aber auch jemand anderes machen. Also, kein Problem für mich. Weil ich kenne dich wirklich nicht. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gehörst du quasi zu dem Restvorstand, der da zurückgetreten ist und trittst aber wieder an. Und du bist einer von denen, die sagen, ich habe es gemacht, weil ich eigentlich so nicht mehr konstruktiv arbeiten konnte. Genau so hast du es richtig verstanden, ja. Okay, und wie stehst du zu der Behauptung, ich sage jetzt einfach mal Behauptung, dass damit der ganze Vorstand erpresst worden sei und er jetzt zum Handeln gezwungen wurde dadurch? Tatsächlich ist es richtig, dass wir damit dann den Restvorstand zwingen wollen, eine Entscheidung zu treffen. Es wurde auch gern gesagt, wir haben Verantwortung übernommen, der sollten wir uns auch stellen. Ja, wir haben aber auch Verantwortung der Gesamtpartei gegenüber und wenn wir der Meinung sind, es läuft nicht, dann sehe ich durchaus den Rücktritt als adäquates Mittel. Du weißt aber schon, ich meine natürlich weißt du das, dass dir da auch viel Antipathie entgegenkam, also der ganzen Gruppe. Ich finde es ja auf der anderen Seite ganz toll, dass du dann trotzdem kandidierst. Also du sagst nicht, mich interessiert der Job nicht mehr, sondern du sagst, ich will da eigentlich wieder weitermachen, wo ich aufgehört habe. Sehe ich das richtig? Das ist richtig und mir war auch im Vorwege bewusst, dass ich mir damit nicht nur Sympathien einhole, aber ich weiß nicht, es geht nicht darum, dass mich jetzt unbedingt alle lieb haben, sondern es geht mir darum, dass wir versuchen, einen gemeinsamen großen Konsens hinzukriegen. Und ich habe den alten Bundesvorstand, in dem ich auch mit drin war, eben als nicht mehr geeignet gesehen, dieses zu schaffen. Ah ja, der Christopher Grüner steht im Mikrofon. Ja, das ist gut, dass wir das Thema jetzt gerade da haben, weil genau dazu wollte ich nämlich eine Frage stellen. Es gibt Leute in unserer Partei, die das Ganze sehr negativ gesehen haben. Dieser Rücktritt hat, ich sag mal, ein Stück weit noch gespalten. Manche sehen euch als Helden, manche als Verräter. Nehmen wir mal an, du wirst jetzt gewählt. Wie möchtest du mit den Leuten, die das negativ sehen, wie möchtest du dich mit denen versöhnen? Und wie möchtest du die Wogen glätten oder auf sie zugehen? Versöhnen, also gut, Sie haben mit mir Probleme, ich nicht mit Ihnen. Ich stehe grundsätzlich auch weiterhin für jeden offen, höre mir auch jeden an und rede auch mit jedem und versuche da im Zweifel auch in Einzelgesprächen, denen meine Beweggründe klar zu machen. Es ist schon richtig, wie ich das eben schon sagte, man kann es nicht allen recht machen. Ich würde wahrscheinlich auch in einer neuen Amtszeit, für den Fall, dass ich wiedergewählt werde, auch für etliche sagen, ja toll, du brauchst jetzt wieder nur Scheiße, Anführungszeichen. Ich werde nichts daran ändern können, ich stehe aber immer bereit, mit jedem zu reden, mit jedem zu diskutieren, mir vernünftige, sachliche Argumente anzuhören. Für Polemik bin ich allerdings dann nicht offen. Wirst du auf Leute dieses Kreises oder dieser... mir fehlt jetzt das passende Wort dafür. Wirst du auf diese Leute aktiv zugehen oder nur abwarten, ob von denen jemand kommt? Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich gehe aktiv auf sie zu. Nein, ich würde tatsächlich warten, dass sie kommen. Okay, danke. Okay, gerade hatte ich noch jemand anderen gesehen, aber der ist wieder weg. Was wäre sowieso das Erste, was du in dem neuen Bufo, der dann gewählt wird, ändern würdest, damit es nicht genauso nach 3 Monaten ausgeht oder 2 Monaten wie beim letzten Mal? Was wäre eine ganz grundsätzliche Sache, wo du sagst, so kann es nicht klappen? Ich würde den Fehler, den ich jetzt gemacht habe, nicht wiederholen, denn ich hatte mich ursprünglich von Anfang an erstmal so aus dem politischen Bereich und Diskussionen rausgehalten. Das heißt, wo Geld kam, habe ich gesagt, okay, lass die politischen Leute diskutieren. Ich möchte meinen Verwaltungskram machen. Und da habe ich sehr lange geschwiegen und nichts getan, meine Meinung nicht dazu kundgetan, mich an diesen Diskussionen nicht unbedingt beteiligt. Das ist ja der Grund, weswegen ich vorhin sagte, ich bin durchaus mitschuld daran, dass das so ausgegangen ist. Und das würde ich dieses Mal von Anfang an ändern, weil das war ein ganz großer Fehler von mir. Also du würdest dich als Schatzmeister, auch das haben ja bisher wenige Schatzmeister eigentlich getan, dich auch politisch positionieren. Und wo würdest du dich nach unserer berühmten, nicht zutreffenden, aber immer wieder gehandelten Skala von links nach rechts, wo würdest du dich da verorten? Dazu stehe ich ja offen und gebe es ja auch oftmals bekannt, dass ich mich als sozialliberal sehe. Also bei dem sozialen Bereich sind das so die Bereiche Recht auf Teilhabe, die Chancengleichheit unser aller, die Gleichberechtigung. Liberal sowieso ganz klar dafür, wofür die Piraten irgendwann mal gekommen sind, nämlich den Schutz der Bürgerrechte und nicht die Untergrabung derselbigen und dass die Freiheit des einzelnen Menschen im Vordergrund steht. Und deswegen als sozialliberal. Gut, das ist zumindest eine klare Aussage und das würdest du auch dann als Schatzmeister, im Gegensatz zu anderen Kollegen, die immer gesagt haben, ich will einfach nur die Schatzmeisterei machen, das andere interessiert mich nicht, würdest du jetzt beim neuen Bundesvorstand deine politische Haltung auch mit einbringen wollen? Genau, die würde ich auch mit einbringen wollen. Weil wie gesagt, ich hatte es auch erst nach dem Bereich, nach dem Motto gemacht, ich mache meine Schatzmeisterei, die muss laufen. Und sie läuft ja eigentlich auch ganz gut, weil sie läuft eigentlich auch ohne Bundesschatzmeister, weil es ein super Team gibt, was dahinter steht. Aber wer im Bundesvorstand ist, ist automatisch auch politisch. Das ist gar keine Frage. Und letztendlich habe ich es nur noch durch meinen Rücktritt am Ende bewiesen, dass es so ist. Also der Rücktritt war auch nicht nur aufgrund der Situation im Bundesvorstand, sondern der war auch politisch motiviert. Das war mir jetzt nicht so klar, weil ich dachte irgendwie, den Bundesvorstand hätte es aus verschiedensten anderen Gründen. Also es war wirklich eine politische Entscheidung, dass du gesagt hast, das will ich nicht. Gab es dafür einen konkreten Anlass? Es war nicht nur eine politische Entscheidung, es war auch eine politische Entscheidung. Einen konkreten Anlass natürlich, Geschichten, wie wir zum Beispiel mit dem Bombergate umgegangen sind. Da sind wir intern also überhaupt nicht mehr so richtig übereingekommen. Und alles, was, gut, jetzt wird es teilweise personenbezogen, was ich nicht nach außen geben darf, aber alles, was teilweise damit zusammenhängt, das hat das ganz schön mit beeinflusst. Okay, ich sehe gerade den Michael Ebner am Mikrofon. Michael? Ja, ich rätsle und wahrscheinlich etliche andere mit mir in der Partei auch, was denn im letzten Bundesvorstand so grundlegend schief gelaufen ist. So richtig kann man ja leider nicht reinsehen, weil mit der vielfach hochgehaltenen Transparenz war es ja leider nicht ganz so weit her. Kannst du uns darlegen, welche Konflikte es da gab, wie diese Konflikte versucht worden sind zu lösen, beziehungsweise wie sie eben nicht versucht worden sind zu lösen? Es gab teilweise ein extremes Kommunikationsproblem, was ich ja auch schon heute mehrfach angesprochen habe. Letztendlich am Ende waren eigentlich die Fronten nur noch verhärtet gewesen und es haben quasi zwei Seiten stur einander gegenüber gestanden und wir konnten da gar nicht mehr richtig miteinander reden oder überhaupt noch mal irgendwie auf eine gemeinsame eigene Meinung kommen. Darf ich nachfragen? Ja, klar. Das ist jetzt alles ziemlich vage. Ich will dich jetzt da nicht irgendwie dich dissen oder sonst irgendwas, aber ich will einfach verstehen, was das Problem war. Vor allem deswegen, dass so ein Problem nicht wieder entsteht. Und du sagst, sprichst von Fronten. Wie sind diese Fronten verlaufen? Ich sag mal, es ging prinzipiell mal los mit diesem berühmt-berüchtigten Flaggengate. Da habe ich mich auch zuerst hingesetzt. Mein Gott, ich muss mich nicht zu jedem Scheiß positionieren. Ich sage dazu gar nichts, obwohl ich davon selbst nicht begeistert war. Da war ich eben auch einfach schlichtweg noch auf dem Punkt gewesen, ich mache meine Schatzmeisterei und diskutiere das nicht mit. Da fing es aber schon an, dass einige sagten, wieso, ist doch völlig gleichgültig, können sie doch machen, wollen wir so haben. Andere Schicht kam, nee, geht gar nicht, wir sind doch nicht die Antifa. Und in solchen Bereichen schaukelte sich das ganz, ganz langsam hoch. Und dann über die nachfolgenden Gates, die alle gekommen sind, sei es der Orga-Streik, sei es das Bombergate, sei es das Molly-Gate, wo dann von einer Seite das alles nur schön geredet wurde und das ist doch gar nicht so schlimm und ist doch alles ganz toll. Und man bemerkte die Unruhe, die nach und nach in der Partei immer höher gekocht ist, hat man gar nicht mehr mitbekommen. Also man hat versucht dann zu sagen, okay, wir schweigen es tot, wir schieben es weg. Und ich war nachher auch dem Punkt gewesen, ich habe gesagt, wir können es nicht totschweigen, wir müssen uns jetzt positionieren, wir müssen rauskommen. Ja, und das funktionierte einfach nicht mehr. Was hat dich eigentlich daran gehindert, da selbst oder zusammen mit einigen anderen Vorstandsmitgliedern da das Wort zu ergreifen? Wir haben ja durchaus das Wort ergriffen und wir haben ja auch durchaus dann auch Punkte mal mehr oder weniger durchgesetzt, wie jetzt zum Beispiel die öffentliche Bekanntgabe, dass wir eine Beauftragung entziehen. Okay, Michael, sind deine Fragen damit beantwortet? Nicht wirklich. So richtig konkret geworden ist es leider nicht. Ich weiß nicht, habt ihr da ein Schweigegelübde abgelegt, von wegen, wir nennen keine Namen, wer was gemacht hat, oder was hindert dich im Moment dran, jetzt einfach mal Klartext zu reden, was in diesem Vorstand passiert ist? Also ich denke mal, das Umfeld habe ich umrissen. Was ich jetzt nicht gut finde, jetzt auf einzelne Namen rumzuhacken, weil ich wüsste auch nicht, was das bringen soll. Also ich möchte dem Stefan mal kurz beiseite springen. An der Stelle kann ich das durchaus verstehen. Auch die Neugier, sicher auch von einigen Zuhörern, von mir sicher auch, was da genau abgelaufen ist. Aber ich denke mal, diese Klärung sollte einer Veranstaltung vorbehalten sein, an der dann wirklich alle, die daran beteiligt waren, zugegen sind. Ja, okay. Also ich mache jetzt mal weiter mit Fragen aus dem Pad, welche, die mich auch interessieren würden. Da steht zum Beispiel, welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit der P-Shop irgendwie wieder funktioniert, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, geht uns auch ganz viel Geld verloren, weil wir nicht genug Eigenmittel einnehmen. Und deswegen wäre es ja eigentlich wichtig, dass der funktioniert. Und was wäre jetzt deine Aktion da, damit das wieder funktioniert? Weil ich hatte das Gefühl, eine Zeit lang hat es funktioniert. Also der P-Shop hat funktioniert. Nachdem ich das eben gelesen hatte, ich bin gerade dabei, mir von Gordon auch mal die Zahlen zu besorgen, um überhaupt mal zu sehen, was ist tatsächlich gelaufen, wie sieht die Einnahmesituation aus, weil offensichtlich wurde das gar nicht hinterfragt, sondern es wurde grob ins Blaue geschätzt, der P-Shop wird dieses Jahr 10.000 Euro Einnahme machen. Woher diese Zahl kommt, soweit ich es mitgekriegt habe, wurde zumindest Gordon nicht dazu befragt, der den P-Shop leitet. Insofern hat mich, wie jeden anderen, das jetzt erstmal überrascht. Wir haben diese Entscheidung gemeinsam getroffen. Wir hatten gesehen im letzten Jahr, dass der P-Shop im letzten Jahr, klar, Bundestagswahl hat natürlich zusätzlich ordentlich was gebracht, einen Gewinn von 84.000 Euro abgeworfen hat. Woraus ich dann einfach auch mal durchblicken ließ, der P-Shop wird genug Einnahmen machen, um eine Kraft zu bezahlen, die ihn auch leitet. Also selbst wenn es diese 84.000 nicht werden, wenn sich das runterschraubt, nachdem auch die Europawahl vorbei ist. Insofern kann ich dazu momentan keine wirkliche Aussage machen, solange ich nicht die echten Zahlen habe. Und diese Aussage konnte eigentlich auch die kommissarische Vertretung nicht machen. Deswegen bin ich etwas verwundert darüber, dass diese Entscheidung so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Aber das wäre auf deiner Agenda eine Priorität, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich arbeite jetzt schon dran. Wenn ich dann an den tatsächlichen Zahlen sehen würde, okay, man hat recht, der würde uns in die Verluste führen. Wobei das eigentlich auch eine Frage ist, weil er nimmt auch Einnahmen ein, die in die Parteienfinanzierung mit reinfließen. Die kriegen zwar zum größten Teil die Länder, aber wenn man das über das Gesamtbild sieht, wird er wahrscheinlich so oder so trotzdem noch Gewinn einfahren. Davon bin ich momentan jedenfalls noch überzeugt. So, jetzt habe ich noch den Bastian am Mikrofon. Ein Konkurrent, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, aber darum geht es mir gar nicht. Ich bin weit davon entfernt, die Konkurrenzsituation zu betonen. Ich habe eine sachliche Frage an den Stefan. Das ist nämlich die, wir haben ja so ein seltsames Konstrukt, dass dieser außerordentliche Parteitag einberufen wurde, ist, weil es sozusagen Gesetzeslage ist. Und dann hat man ja noch einen ordentlichen Parteitag verschachtelt dazu gestrickt. Da gibt es ja sogar Satzungsänderungsanträge und dergleichen mehr. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf möglicherweise die Regularität der Wahlen. Und da würde ich mal eine Einschätzung von dir gerne haben. Danke. Ich bin mir gar nicht sicher, ich studiere zwar Jura, bin aber trotz allem noch kein Jurist. Ich bin mir nicht sicher, ob das rechtlich so möglich ist. Das mögen dann wirklich tatsächlich Juristen entscheiden. Weil den Trick, einem BPT zu einem ABPT zu machen, ist schon ganz faszinierend, um auf dem BPT Satzungsänderungsanträge zu beschließen, die auf dem ABPT dann gelten sollen. Ob dieses Konstrukt so tatsächlich möglich ist, ich zweifle es persönlich an und befürchte damit auch, dass zumindest die Möglichkeit gegeben ist, dass dann auch dieser ABPT angreifbar, anfechtbar wird und wir wieder Geld für nichts ausgeben und anschließend nochmal einen neuen machen müssen. Ja, die Sorge gab es ja schon mehrfach und die Piraten sind ja auch recht klagefreudig. Also wenn es irgendetwas gibt, was vielleicht nicht nied- und nagelfest ist, gibt es da eine Möglichkeit, das jetzt noch irgendwie ganz, ganz wasserdicht zu machen oder siehst du da keine? Da muss man sich wirklich Juristen für ranziehen, die das beleuchten und dann auch wirklich ausleuchten. Weil ich möchte mich da mit meinem Halblaienwissen jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Gut, jetzt habe ich den Flow. Ja, hi. Kurze Frage, die ich auch gestern schon gestellt habe. Wie stehst du zu Mandatsträgerabgaben? Ich fände es schön, wenn es alle freiwillig machen würden. Wir sagen ja auch, dass wir bei anderen Mitgliedsbeiträgen sagen, jeder möge bitte 1% seines Einkommens zusätzlich als Mitgliedsbeitrag zahlen. Tun auch die wenigsten. Ich bin aber strikt dagegen, die Leute irgendwie dazu zu zwingen, die zu leisten. Also die Grünen machen es ja angeblich. Ist das ja zwingen, ist immer so eine Sache, aber könnte man nicht einfach sagen, das ist bei uns so üblich, das zum Beispiel? Oder würdest du das schon als zwingen ansehen? Nein, ich versuche ja auch in Schleswig-Holstein durchaus ab und an mal unsere Abgeordneten doch mal leicht darauf hinzustoßen, vielleicht auch noch mal ein bisschen was mit reinzugeben, obwohl sie geben auch ganz gut was mit rein. Also es ist dann eben keine Mandatsträgerabgabe, sondern sie spenden in anderen Bereichen. Und das finde ich dann auch ganz in Ordnung. Und ich glaube, das tun eigentlich die meisten unserer Mandatsträger. Aber sie jetzt dazu aufzufordern oder es gar in die Satzung festzuschreiben, ich halte es für falsch. Ich glaube, das darf man auch gar nicht in die Satzung reinschreiben, soweit ich weiß. Hast du eigentlich auch dieses Pad auf? Weil das sind zum Teil so kryptische Fragen, die kann ich dir zwar stellen, aber ich habe keinen blassen Schimmer, was damit gemeint sein könnte. Zum Beispiel steht da, wie viele Wiki-Seiten hast du schon im Piraten-Wiki geschrieben? Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Qualifizierung für einen Schatzmeister ist. Kam mir sehr seltsam vor, aber vielleicht weißt du, was damit gemeint ist. Da kann ich leider auch nichts zu sagen. Wie viele Wiki-Seiten? Meine eigene. Ich glaube, ich weiß nicht, ob bei einer oder zwei weiteren habe ich mitgewirkt. wenn ich mich kurz da einmische, weil ich die Frage gestellt habe, die war eigentlich an Stefan O., also an den anderen Stefan gedacht, weil der sich immer so brüskiert, dass er groß aktiv wäre, aber noch nie eine geschrieben hat. Also diese Frage ging gar nicht an dich, sorry. Okay, dann vielleicht gehen andere Fragen, die auch in dem oberen Bereich, weil das Pad hat zwei Bereiche. Der obere ist jetzt für den Stefan und der untere war für den Stefan O. Der ist für den Stefan O. Wenn da noch andere Fragen drin sind, die sich gar nicht auf ihn beziehen, könntet ihr die vielleicht nach unten kopieren? Und ich sehe gerade, dass der Dirk wieder da ist. Da bin ich ganz erleichtert, weil Schatzmeisterei ist so gar nicht meins. Ja, meins auch nicht. Trotzdem, die Leute, die da oben dann Fragen an Stefan O. gepostet haben, die könnten die bitte nach unten kopieren. Die wissen ja am besten, wie das geht. Und ich denke, ich nehme den Stefan B. jetzt mal mit einer Frage in die Zange, die auch etwas zu tun hat mit dem Umgang miteinander. Das war vorhin schon am Mikrofon. Ich glaube, der Christoph hat das gefragt. Da gibt es Leute, die hassen euch alle drei jetzt irgendwie und dich auch. Und es gibt Leute, die finden das ganz toll, was du gemacht hast. Eins ist aber klar, wenn du gewählt wirst und im Bundesvorstand bist, dann gibt es einen ganzen Sack voll Leute. Ich weiß nicht, wie viele das sind, aber es sind auf jeden Fall so viele, dass sie bei meiner Twitter-Timeline deutlich erkennbar sind, die jede Möglichkeit nutzen werden, dir irgendwie einen reinzuwürgen. Ist das ein guter Start für so ein Amt? Oder wie würdest du mit dieser Situation umgehen? Ich frage deswegen mal ganz direkt, weil wir haben ja ganz direkt auch dieses Problem. Ja, es ist einfach ein Problem. Ich denke, das viel größere Problem ist, dass wir unsere Streitkultur nicht mal irgendwie ein bisschen mehr befrieden können. Es wird eigentlich nahezu jeder Einzelne, wenn er mal irgendwo für irgendwas kandidiert, sofort angegriffen. Klar, fokussiert sich auf mich jetzt als einer, der zurückgetreten ist, das Ganze auch noch ein wenig mehr von einigen. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass man mit diesen Leuten auch vernünftig reden kann, ich bin gern bereit. Ich stehe sofort zur Verfügung. Meinetwegen auch auf dem ABPT, wenn ich nachher nicht gewählt worden bin. Ist also überhaupt gar kein Thema. Nur, wir sind in einer Kultur, in der wir uns alle gegenseitig momentan nur angreifen, nur befeuern und es wird gegenseitig einfach nur noch hochgeschaukelt. Und da muss ein Bundesvorstand regulierend eingreifen. Da muss ein Bundesvorstand gegensteuern und da muss irgendwo beide Seiten einfangen und mal auch wieder ein bisschen mehr der großen Mitte zuführen, die eigentlich die schweigende Mitte ist. Du sprichst da einen Punkt an mit schweigender Mitte, ein Eindruck, dessen ich mich auch jetzt irgendwie nicht erwehren kann, dass wir vergleichsweise wenige Leute, also jetzt aus sagen wir mal 10.000 Leuten, die jetzt irgendwie noch aktiv bei den Piraten im Kopf sind, dass relativ wenige Leute ganz, ganz viel sagen und anderen eigentlich meistens still sind. Könnte dieses willenlose Eskalieren, was da stattfindet, auch was damit zu tun haben, dass die Basis, in Anführungszeichen, sich ja eigentlich nur dann äußern kann, wenn Parteitag ist und dazwischen geht irgendwie gar nichts? Also jedenfalls nicht gültig im Sinne der Demokratie? Das kann durchaus ein Problem sein. Weswegen vielleicht sowas wie eine SMV sehr guten Ansatz geboten hätte, wo sich dann auch eben diese schweigende Mitte viel mehr einbringen könnte. Sehe ich so, ja. Da haben wir ja in Neumarkt was beschlossen. Ein Basisentscheid, der in der Offline-Version wahrscheinlich relativ aufwendig wäre, aber in der Online-Version ja immerhin ein satzungsgemäßes Mittel wäre. Wir haben das bis jetzt irgendwie noch nicht umsetzen können. Ich sehe den Beauftragten dafür im Publikum. Und ich frage mich mit einem Schatzmeister Stefan Bartels, kriegt dieses Unterfangen, diesen Basisentscheid mal einsatzbereit zu machen, ein bisschen Oberwasser? Es ist nicht unbedingt die Aufgabe des Schatzmeisters, daran zu arbeiten, aber ich würde es auf jeden Fall mit befeuern und ich würde es mit unterstützen, wie es ja eigentlich vorher zumindest positiv unterstützend auch gemacht habe. Ne, dass ich gesagt habe, ja, wir müssen es haben, wir wollen es haben. Und rein damit. Neumarkt, das war ja nun wirklich, ja, es war grandios, wie wir mit den Versuchen, SMV oder überhaupt mal einer Basisbeteiligung umzugehen, wie das also fast grandios gescheitert ist. Ich fand das nur noch traurig, die ganze Geschichte. Wir hätten es besser machen können, wir haben es versäumt. Ich stelle die Frage deswegen, weil es ja im Moment gerade so ein bisschen so ist, dass das freiwillige Engagement in der Partei ein Stück weit in der Motivationslosigkeit geopfert worden ist und dass es deswegen sinnvoll sein könnte, so eine Entwicklung vielleicht auch finanziell zu unterstützen, indem man da einen Teilauftrag fremd vergibt. Hättest du den Eindruck, sowas kriegten wir irgendwie einen Etat unter oder müssen wir das irgendwie selber machen? Ich sag mal, nichts ist unmöglich. Andererseits wird sich ein neuer Bundesvorstand wahrscheinlich auch erst nochmal hinsetzen müssen, das im Januar verabschiedete Budget nochmal genau zu überprüfen. Wir müssen mal sehen, wie sehen die Zahlen tatsächlich aus. Also sprich, an dem, was wir geplant hatten, was an Einnahmen kommen wird, was ist bisher tatsächlich davon da. Wir haben uns ja auch nur an Vorjahreswerten orientiert, dabei durchaus berücksichtigt, dass eben auch Zahlungsmoralen langsam zurückgehen. Und das würde zumindest auch für einen Schatzmeister eine der allerersten Aufgaben sein, das Budget nochmal neu zu prüfen und zu gucken, müssen wir es neu aufstellen. Können wir uns auch Maßnahmen vorstellen, dass wir versuchen, die Zahlungstreue oder den Willen, einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen, der ja nun nicht so wahnsinnig hoch ist, dass wir das irgendwie verbessern können? Hast du da Ideen? Ja, allein von meinem Job her aus dem Vollstreckungsdienst, nein, ich wollte jetzt nicht vollstrecken, aber zumindest auch mal das Mahnwesen zu optimieren, wobei man da auch nicht unbedingt alle mitkriegt, aber ich merke es auch an jedem Mahnlauf, den wir in Schleswig-Holstein machen, es kommen zumindest auch gleich wieder Zahlungen rein. Wir arbeiten in der Bundesverwaltung zum Beispiel auch an einem Konzept, auch dieses an Interessierte in das Verbände zentral anzubieten. Wenn manche vielleicht meinen, okay, damit bin ich jetzt einfach überfordert, dass wir sagen, okay, wir könnten es eventuell für euch anbieten. An so einem Konzept wird durchaus zum Beispiel gerade gearbeitet. Und uns auf andere Weise ein bisschen Finanzmittel zu beschaffen, zum Beispiel durch gezielte Spendenaktionen oder so? Das natürlich auch. Auch der Bereich Fundraising ist ein ganz wichtiger Part. Den hat ja der Philipp Schnabel mit auf den Weg jetzt gebracht. Da war ich noch mit dran beteiligt, ihn in der Anfangsphase und habe das auch mit angestoßen im Bundesvorstand bis hin zu den Genehmigungen, dass er das noch durchziehen kann. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part, dass wir anfangen, mehr Gelder einzuwerben. Aber im Momentan ist es natürlich auch so, dass viele Leute sehen, okay, Piraten, einfach nur zerstrittener Haufen, was soll ich da Geld hinschmeißen? Also wir müssen natürlich auch von uns als Partei heraus, und das gilt einfach für alle, das kann nicht nur für einen Bundesvorstand gelten, das muss für jedes einzelne Mitglied gelten, was sich meint hinzustellen und ich greife jetzt mal alle möglichen Leute an, zu sehen, wir müssen einfach mal gute Arbeit leisten und wir müssen mal die Ruhe haben für gute Arbeit und nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt was beschlossen und nächste Woche klappt das nicht, ihr seid scheiße. Das geht nicht. Wir müssen auch die Zeit dafür haben. Ja, wie man diese Kultur rauskriegt, dass jemand, der ins Vorstandsamt gewählt wird, automatisch der Feind ist, den man sofort einen überbügeln kann, wenn irgendwas einem nicht gefällt. Das ist mir sowieso unklar, seit ich bei den Piraten bin. Aber Stefan, es gibt ja einen Kandidaten für den stellvertretenden Schatzmeister und es gibt einen Haufen Kandidaten für Vorsitz und stellvertretenden Vorsitz und politischen Geschäftsführer. Ich lese da im Pad so eine Bemerkung, dass bereits Kandidaten angefangen haben, sich so Vorstandsteams zusammenzustellen, die jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich, man kann ja nicht gemeinsam antreten, aber die doch irgendwie in einer Weise sich als Teil dieses Teams dann präsentieren wollen. Machst du auch sowas? Ich spreche durchaus mit dem einen oder anderen Kandidaten, zum Beispiel auch mit dem stellvertretenden Schatzmeister, da wir dann auch beide in der Bundesverwaltung zusammenarbeiten und zum Beispiel auch beide gesagt haben, ja, wir können auch miteinander arbeiten. Und natürlich gucke ich mir auch an, mit wem kann ich vom Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden oder sonst wie arbeiten, spreche auch mal mit dem einen oder anderen, also da steht gar keine, das steht außer Frage, natürlich. Da bin ich auch bei. Aber wenn du mich jetzt nach Namen fragst... Das ist gut, danke. Also ich wollte dir einfach die Chance geben, entweder das zu sagen oder Namen zu nennen oder sowas. Aber du hättest schon Präferenzen und du würdest unter Umständen schon mal abwarten, bis dann Vorsitzende, Stellvertreter und BGF gewählt sind und dann dir vorbehalten sozusagen, vielleicht doch nicht wieder anzutreten. Ja, natürlich. Das wäre durchaus auch möglich. Oder was ist möglich? Das ist so, ja. Super. So, was haben wir denn eigentlich noch so aus dem großen Fragenkatalog? Irgendwie habe ich das Gefühl, mit dir kann ich jetzt nicht wirklich eine Diskussion über politische Fragen da anfangen. Das wäre, glaube ich, auch nicht zielgerichtet. Haben wir noch jemanden, der ans Saalmikrofon kommen möchte und eine Frage stellen? Die Kira, das ist ja lustig. Aber vielen Dank, dass du kurzfristig übernommen hattest. Ich habe mein technisches Problem inzwischen gelöst. Ich werde euch nicht verraten, was es war. Bin sehr, sehr dankbar, dass du... Ich bin ganz, ganz dankbar, dass du das gemacht hast. Kira, was kann ich für dich tun? Ja, wir sind ja vorhin, ich weiß nicht, ob du das nicht so mitgekriegt hast, der Stefan hat gesagt, er möchte auch jetzt, selbst wenn er nur Schatzmeisterei macht, möchte er durchaus ein politischer Vorstand sein. Insofern wäre es durchaus interessant, danach zu haken, zum Beispiel, was ist, wenn dein Wunschvorstand gar nicht zustande kommt und alle ganz links sind, sagen wir es mal so. Wie willst du oder kannst du mit denen zusammenarbeiten? Also im Endeffekt habe ich die Frage eigentlich eben schon beantwortet. Ich kann ja zumindest abwarten, weil wenigstens zwei, wenn der politische Geschäftsführer auch vom Schatzmeister gewählt werden, drei vor mir gewählt werden. Und wenn die tatsächlich alle in diesem Bereich ganz links wären, dann würde ich sagen, okay, nein, danke, ich ziehe meine Kandidatur zurück. Weil ich würde mich auf das Abenteuer kein zweites Mal einlassen. Politischer Schatzmeister, eigentlich hast du ja letztes Mal schon bewiesen, dass jedes Vorstandsamt politisch ist. Also fragen wir mal ein bisschen politisch. Du hast eben das Wort links schon in den Mund genommen, beziehungsweise Kira hat es dir irgendwie in den Mund gelegt. Ist denn so ein Raster links und ich glaube sozialliberal ist so, wird so als Gegenteil positioniert? Ich scheue mich da immer das Wort rechts zu benutzen, weil es völlig idiotisch wäre. Sind das denn sinnvolle Kategorien, um Diskussionen über Politik bei Piraten zu beschreiben? Ob es sinnvolle Kategorien sind, darüber lässt sich mit Sicherheit auch streiten. Es gibt zumindest unterschiedliche, ja, sind es Einstellungen oder Ideen, wie man zu den Zielen gelangt. Sinnvoll mögen sie vielleicht nicht sein, sei dahingestellt. Andererseits sind es einfach so die Bekannten und insofern kann man sagen, okay, da ist irgendwo eine Verortung. Und ja, Verortungen haben wir alle irgendwo und jeder verortet sich auch auf irgendeiner gewissen Art und Weise und auf einer gewissen Seite, wenn wir es jetzt Seiten nennen wollen. Wirst du mich vielleicht gleich als nächstes fragen, ob wir es Seiten nennen wollen. Ja, ich sehe zumindest das, was ich so als links auch sehen würde, sehe ich durchaus bei den Piraten. Ich selbst habe mich vorhin ja schon als sozialliberal bekannt, sehe das also ebenfalls bei den Piraten. Und wie man das einzeln einschätzt, was jetzt links ist und was sozialliberal ist, da sind wahrscheinlich tausend verschiedene Meinungen unterwegs. Ich würde dich jetzt nicht fragen, ob man das Seiten nennen sollte, sondern ich stelle mal die Gretchenfrage, brauchen wir Flügel, um diese Dinge wenigstens mal einzufangen, sodass da nicht eine politische Diskussion in 140 Zeichen auf Twitter abgeht, sondern dass wir wenigstens gepflegt miteinander diskutieren können, um diese unterschiedlichen politischen Sichtweisen vielleicht miteinander auszutauschen und zu einem Konsensanteil oder zu einem Kompromiss zu führen? Gut, da müsste ich jetzt zurückfragen, haben wir nicht schon Flügel? Aber gut, um die Frage zu beantworten, wenn wir damit einen Konsens erzielen können, wenn wir damit vernünftig diskutieren können, halte ich Flügel für gar nicht verkehrt. Weißt du, ich bin hier gebeten worden beim Grillen, ob wir nicht einfach Leute verschiedener Provenienz gegeneinander sozusagen antreten lassen können, damit die miteinander diskutieren, weil das wäre ja auch eine wichtige Aufgabe des Vorstands, dass er sich mit politisch leicht Andersdenkenden da in einer kultivierten Weise auseinandersetzen kann. Und ich war jetzt nicht in der Lage, solche Paarungen herzustellen, weil wir eben diese formal existierenden Flügel nicht haben. Ich kann jetzt nicht sagen, oh, wir haben hier einen Fund und wir haben hier ein Realo, die setzen wir jetzt auf ein Podium. Ne? Und das meine ich mit Flügeln, dass wir dem eine Form geben. Also meinetwegen sollen die alle jeweils ihren eigenen Newsletter machen oder sonst was, aber dass wir eine Zuordnung da treffen können, sodass wir dann auch mal sagen können, hey, lass doch mal zwei gegeneinander diskutieren aus diesen Zeiten. Wie siehst du das? Also allein von dieser Warte wäre dann das mit den Flügeln ja auch schon sehr reizvoll. Ne? Weil dann käme vielleicht auch mal eine vernünftige Diskussion zumindest hier zustande. Leider erlebe ich das dann aber auch wieder viel zu oft, dass diese Diskussionen zwar sehr toll laufen, alle nachher wunderbar denken, toll, man kann vernünftig miteinander diskutieren und kurz danach geht es auf der 140-Zeichen-Ebene wieder los. Ich weiß nicht, wie man dieses Phänomen aus den Piraten rauskriegt. Wenn du das wüsstest, dann glaube ich, hätten wir ganz, ganz viel gewonnen. Aber du hast vorhin gesagt, wir müssen irgendwie mit dieser Situation zurechtkommen. Irgendeine Vision, wie wir eine andere Form der Kommunikation herstellen können, hättest du die? Also können wir zum Beispiel die Kommunikation versuchen, auf ein parteiinternes Medium zu ziehen, sodass wir dann wenigstens jemanden mal verwarnen können, wenn er sich gar zu sehr über die Maßen da gegen den Anstand verhält oder so. Jein. Ja, wir könnten es auf ein parteiinternes Medium ziehen. Die Frage ist immer, wann sollten eigentlich nicht die Piraten die Partei sein, die offen ist, die transparent ist, die für alle offen ist? Wollen wir uns tatsächlich auch abschotten? Manchmal sage ich tatsächlich ja, weil ich denke, hallo, wenn ich so manche Beiträge in Foren, auf Mailinglisten oder sonst wo lese, dann denke ich mir, hallo, was tun wir uns eigentlich an? Und vergrätzen uns damit ja auch viele Engagierte, die wirklich auch diskutieren wollen. Ja, wir müssen irgendwo einen guten Mittelweg finden, den ich euch leider nicht aufzeigen kann. Toi, toi, toi, dass dem nächsten Vorstand sowas gelingt. Ich sehe am Mikrofon den Eddie und den Robert, weiß aber nicht, wer zuerst am Mikrofon war. Bitte freiwillig der Erste. Ja, ich war ein bisschen eher. Ich würde gerne aus dem Pad meine Frage mitnehmen. Kannst du kurz was sagen zu den aktuellen Finanzen auf Bundesebene? Und gibt es einen aktualisierten Budgetplan von dem alten Budgetplan aus dem letzten Jahr, an dem du auch noch beteiligt warst, wo von 25.000 Beitragszahlen immer die Rede war? Nein, den aktuellsten hatten wir als Bundesvorstand beschlossen und auch eingestellt gehabt. Darüber hinaus gab es keinen aktualisierteren. Das waren jetzt die kommissarische Vertretung hat irgendwas noch gemacht. Und Eddie? Ja, also du hattest ja selber angesprochen mit Twitter und das, also Ich habe da in letzter Zeit Magengrummeln gekriegt. Ich twittere überhaupt nicht oder ganz, ganz selten. Und ich werde es auch einfach in Zukunft bleiben lassen. Die einzigen Twitter-Beiträge, die ich immer so richtig, also mich ansprechen, und auch für die Piratenpartei, finde ich, sind eine guten Promotion. Also das, was ich mitkriege, ist immer von der Katta. Die sind meistens sehr, sehr gut. Und alles andere, dieses Rumgezanke, das finde ich, ist für die Piratenpartei einfach keine Werbung. Jetzt mal eine Frage an dich. Wäre es nicht vielleicht mal schlau, dem Piraten mal da ein bisschen Begleitung dabei zu geben? Weil ich finde, man macht sich immer auch sehr viel nach außen hin, gerade durch Twitter, kaputt in den Medien. Da hast du natürlich vollkommen recht. Die Problematik ist nur, hinter jedem Twitter-Account, hinter jedem Piraten steht ein Individuum, das für sich entscheidet, was er, sie, es macht. Wir können da natürlich was anbieten, aber ob das dann auch angenommen wird, das ist die Gegenfrage. Und bei der Kultur vermag ich es einfach zu bezweifeln, dass es angenommen wird. Also ich mache nochmal eine Gegenfrage. Also ich bin der Meinung, immer die Zügel so weiter so locker zu lassen, ne? So macht, was ihr wollt, ja, finden wir alles scheiße, aber keiner unternimmt mal was richtig dagegen, finde ich auch nicht gut. Ich bin ja kein Parteimitglied, und man könnte ja vielleicht mal in Zukunft vielleicht auch mal darauf hinwirken, zu sagen, liebe Parteimitglieder, sorgt mal ein bisschen für Kultur in den Reihen, wäre doch mal vielleicht ein Anfang, weil ich habe auch schon rumgehetzt, ist nicht das Ding, ne? Aber ich fände es mal besser, wenn man doch vielleicht mal als Partei ein bisschen Geschlossenheit zeigt, nicht immer dieses Streiten da, ist doch grauenhaft. Mit genau diesem Statement sind wir ja auch als Bundesvorstand in Bochum nochmal angetreten und haben einfach mal auf die Kultur, dass wir mal von dieser Streitkultur weg zur Diskussionskultur hinkommen. Das ist zwar schön beklatscht worden und sonstiges, aber es hat leider nicht funktioniert. Und sicherlich, wie ich ja vorhin auch schon mal sagte, wir müssen auch mal einen Bundesvorstand haben, der im Zweifelsfall auch mal richtig auf den Tisch hauen kann. Aber ich befürchte, dass selbst das dann unter den, es sind ja eigentlich tatsächlich diese Extremstreiter, es sind ja wirklich eine Minderheit, wenn man es eigentlich so sieht. Ne, die Mehrheit ist eigentlich die schweigende Mehrheit, die sich das nur noch anguckt und dann auch die Lust an der Mitarbeit verliert dabei. Na gut, muss ja nicht heute Abend alles gelöst werden, aber vielleicht so eine Moderation oder vielleicht auch mal. Ich weiß nicht, also so, vielleicht sollten wir auch einfach mal einführen, dass nur noch unter Piraten-Twitter da irgendwie getwittert wird und sonst ja nichts mehr. Dass man weiß, das ist jetzt die Meinung der Piraten und alles andere sind halt ganz normale User. Aber wie kann man das trennen? Während der Eddie das überlegt, hat der Michael eine Frage. Ja, du hast wiederholt angesprochen, auf den Tisch zu hauen und hast ja vorhin auch das sogenannte Bombergate erwähnt. Jetzt nehmen wir mal an, alle anderen Vorstandsmitglieder tun das, was du sagst, oder ihr seid ohnehin einer Meinung oder wie auch immer. Also nicht Rücksicht drauf nehmen, dass da noch irgendwie 6, 7 andere sind, die eventuell diese Linie nicht mittragen, sondern wenn du das entscheiden könntest, wie du als politischer Vorstand mit diesem sogenannten Bomberguide umgehst, wie würde deine Lösung aussehen? Ich hätte von vornherein mit einem ganz klaren Statement reagiert. Ich hätte ohne lange Diskussionen die Beauftragung seinerzeit entzogen gehabt. Nicht mit so einer schwammigen Geschichte. Wobei an dem Bombergate ist es eigentlich das, was mich viel mehr gestört hat, nicht die Aktion, die da tatsächlich gelaufen ist. Die habe ich einfach nur als dumme Aktion abgehakt. Sondern das, was im Nachhinein gelaufen ist, nämlich dass zum Beispiel auch der Vorstand belogen worden ist und das hingenommen werden sollte. Das konnte ich nicht akzeptieren an dieser ganzen Geschichte. Das beantwortet offensichtlich die Michael seine Frage. Gibt es noch weitere Fragen? Robert? Ja, dann frage ich nach, wenn du das schon so ansprichst. Mal Butter bei der Fische zu dem Bomber und zu dem Mollygate. Welche Maßnahmen, wenn es ein reiner Bundesvorstand nach deinem Willen oder in einem Team von dir gewesen wäre, welche Maßnahmen würdest du als angemessen dort beurteilen? Zum Bomber geht das, was wir auch getan haben, nämlich die Entziehung der Beauftragung. Ich hätte wahrscheinlich auch eventuell eine Ordnungsmaßnahme mit angeregt, eine der niedrigsten allerdings, also ich weiß jetzt gerade mehr, war es jetzt der Verweis oder die Verwarnung, da schwanke ich jedes Mal und weiß es nicht. Beim Mollygate wäre ich in jedem Fall auch mit einer Ordnungsmaßnahme rangegangen. Auch in dem Bereich. Da wahrscheinlich sogar rauf bis in dem Bereich Entziehung der Möglichkeit, ein Amt innerhalb der Partei zu bedienen. Darf ich eine Anschlussfrage stellen? Das war doch schon eine Anschlussfrage, natürlich. Da gab es auf der Marina Kassel, da war die, glaube ich, schon zurückgetreten oder kurz davor, ja, die ausführliche Diskussion unter den Landesverbänden und nachfolgend die erweiterten Statements sowie die 1V-Runden, wo auch noch bestimmte Sachen zu den Gates und zu dem ABPT besprochen wurden. Siehst du dich auf der Linie der Landesverbände mit deiner Meinung? Ich denke schon, ja. Mit dem größten Teil auf jeden Fall. Guck, dann machen wir doch mal ein bisschen richtig politische Konfrontation. Ich kann ja auch ein bisschen links und ich kann ja auch ein bisschen andere Richtung. Ich mache jetzt mal ein bisschen auf links und frage, es gibt ja eine Reihe von Leuten, die sind der Meinung, dass die Statements, die verschiedene Landesvorstände gemacht haben, um es mal vorsichtig auszudrücken, mit der geschichtlichen Situation, die wir hier in Deutschland haben, nicht so hundertprozentig kompatibel. Das würde man sich besser und vor allem etwas sensitiver wünschen. Das ist ja nun eine Diskussion, die ist nicht von Hand zu weisen. Wie kriegen wir in solchen Situationen, du hast vorhin gesagt, man braucht ein deutliches Statement. Das deutliche Statement muss auch in endlicher Zeit kommen. Ansonsten haben wir wieder so eine Eskalation auf irgendwelchen Nebenwegen. Wie kriegt man ein solches Statement zusammen, was dann nicht sofort wieder unter Kritik steht und eigentlich nur zur weiteren Eskalation beiträgt, sondern in dieser Form ausgewogen ist, sodass eigentlich jeder Pirat, der irgendwie zur Satzung steht, dann auch gut damit leben kann. Ein Statement sollte erstmal ganz klar aussagen, wie stehe ich zu der Aktion, die da irgendwo gelaufen ist. Ein Statement sollte aussagen, wie sehen wir das aus der Satzung oder aus unserem Grundsatzprogramm als Partei. Ich bin ja gleichzeitig auch Landesvorstand und insofern auch mit an einem dieser Statements beteiligt, nämlich dem von Schleswig-Holstein. Auch wenn ich mit meinen Kollegen an dem Tag nicht dazu im gerade Mumble und damit Zusammenschreiben des Statements gewesen bin, so ist es doch so, dass dieses Statement meine volle Unterstützung gefunden hat, weil ich denke, dass da wirklich alles gesagt war und auch gleichzeitig mal eben nicht, wie ich das auch vorher meinem Landesvorsitzenden gesagt habe, einfach nur weichgespült rüberkommt, sondern mit einer klaren Ansage und mit einer klaren Aussage. Dass diese klaren An- oder Aussagen nicht immer jedem gefallen, ist völlig klar. Du wirst keins rauskriegen, was allen gefällt, weil dann sind wir wieder auf eine weichgespülte Methode runter und genau das hat der Bundesvorstand versucht, in dem ich ja beteiligt war, an dem Statement, zu dem ich aufstehe, weil ich nicht dagegen gesprochen habe. Ich habe dieses Statement also auch mit zu verantworten und es fällt auch auf meine Kappe. Denn ich stehe zu jedem Statement, was während meiner UFO-Zeit gefallen ist, zu dem stehe ich auch. Gut, ich erinnere mich da böse an Kassel. Das war ja eine sehr lange Sitzung auch und auch ein ziemliches Hängen und Würgen und wir haben es dann doch nicht zu einem deutlichen Statement geschafft oder so. Ich bin sehr gespannt. Was mich aber zu der Frage bringt, Einbindung der Landesvorstände. Es gibt ja eine Reihe von Überlegungen, die hier geführt werden, wie man Landesvorstände besser in die Entscheidungsstrukturen der Partei einbinden kann. Im Moment gibt es ja dieses Eins-Vortreffen, ist aber sehr unverbindlich und hat vor allem keinen Einfluss auf den Bundesvorstand. Hast du da Ideen oder wie stehst du zu den Anträgen, die da irgendwie in der Mache sind? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass irgendwie auch gerade die Landesvorstände mit ein bisschen mehr in die Arbeit des Bundesvorstandes mit eingebunden werden. unter welchen Möglichkeiten auch immer, dass sie eventuell sogar tatsächlich sinnvolle Beschlüsse zum Bundesvorstand hinstellen können oder beziehungsweise sagen können, hier Bundesvorstand, da hast du Scheiße gemacht, hier wollen wir ein Veto einlegen. Ob es da irgendwelche in dieser gearteten Art und Weise Möglichkeiten gibt, dass wir sie da mit einbeziehen, sodass wir dann tatsächlich auch diese unterschiedlichen Strömungen irgendwo alle mit reinbekommen und nicht nur ein Bundesvorstand, sei er jetzt mal so wie ich, alle sozialliberal und die Linken Anführungszeichen völlig ausgeschlossen, sodass es zumindest Einflussmöglichkeiten auf den Bundesvorstand gibt. Ich sehe das so, dass durchaus irgendwas durchkommen soll. Also sowas wie ein Parteirat oder Piratenrat oder wie immer man sich um den Namen drumherum drückt, wäre mit dir vollkommen problemlos machbar. Genau, wie man es Kind nennt, sei dahingestellt, aber ja, das kann ich unterstützen und das würde ich unterstützen. Super, so, jetzt haben wir da noch ein paar Fragen im Pad. Die mehrfache Rückfrage auf diese erste Frage, wenn ihr irgendwelche Probleme habt mit dem Stefan als Schatzmeister von Schleswig-Holstein, dann fragt die bitte auf einer Vorstandssitzung Schleswig-Holstein. Ich frage mal lieber Dinge, die hier sich auf die Bundestätigkeit beziehen. Da gibt es in Zeile 24 eine Frage. Die Notbremse außergewöhnlicher Parteitag ist sehr teuer. Wie hast du versucht, die Situation anders zu lösen? Das haben wir schon gehabt. Aber Frage externe Mediation. Du hast gesagt, du würdest gerne mit Leuten reden und das ist okay. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass in Gruppen, in denen es momentan mal kriselt, man eine externe Mediation hinzuzieht. Das war nicht immer bei allen Bundesvorständen selbstverständlich, dass man das machen möchte. Wie würdest du dazu stehen, wenn es kriselt, jemand von außerhalb holen, vielleicht sogar mal in Profi investieren? Grundsätzlich ist die Idee sicherlich nicht schlecht. Sie wurde sogar angeregt von der Anführungszeichen anderen Seite. Wir haben in dem Punkt, aber zu dem Zeitpunkt da keine Möglichkeit mehr drin gesehen. Wenn man sie reinzieht, sollte man sie so früh wie möglich reinziehen und nicht, wenn eigentlich das Kind schon dermaßen im Brunnen gefallen ist, dass man der Meinung ist, man kann miteinander nicht mehr zusammenarbeiten. Grundsätzlich aber würde ich das durchaus unterstützen und vielleicht sollte man sich von vornherein mal gucken, also wenn die ersten kleinen Kriseleien losgehen, dass man dann tatsächlich schon sagt, okay, lass uns mal sehen, dass wir da eventuell auch mit extern rangehen, weil wir intern eventuell nicht mehr zurechtkommen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Könntet ihr euch vorstellen, sozusagen auf dem Kennenlernwochenende begleitet unterwegs zu sein, um von einem Profi mal zu hören, wo Dinge zu erwarten sind, die man am besten vorher aussortiert, bevor sie explodieren? Ist vielleicht gar nicht mal so eine dumme Idee. Wäre vielleicht auch uns gut gewesen, wenn wir das vielleicht auch gemacht hätten. Hätte, wäre, wenn, ist natürlich aber wieder eine lange Geschichte. Ja, lass uns nicht nach hinten gucken, lass uns nach vorne gucken. Da habe ich eine, und jetzt stelle ich eine zurückgewandte Frage, das ist auch irgendwie doof. Trotzdem würde mich deine Sicht natürlich auch interessieren. Einladung zum Parteitag in Halle per Briefpost. Netzpartei und so. Ist das aus deiner Sicht notwendig? Das ist aus meiner Sicht absolut überhaupt nicht notwendig gewesen, weil wie die Einladung läuft, hatten wir ja eigentlich schon in der Satzung, warum sie jetzt nochmal extra per Briefpost kommt, was ja auch nicht einen unerheblichen Kostenanteil hat, kann ich nicht verstehen. Ich habe den Lothar gestern auch gefragt. Da gibt es ja so in der Satzung verschiedene Regeln, die nicht so hundertprozentig zueinander passen, die aufgrund historischen Wachstums vielleicht teilweise sogar widersprüchlich miteinander sind oder sehr interpretierbar, brauchen wir eine Satzungskommission, die das mal ausputzt. Jetzt nicht im Sinne von, wir wollen die Partei umbauen, sondern einfach mal so putzen, weil sie irgendwie kaputt ist an vielen Stellen. Ja, das ist allerdings dringend notwendig, weil sie ist wirklich kaputt an ganz vielen Stellen. Was man ja auch gerade in unseren Rücktritten gemerkt hat, bis da ein Satzungsaufgabe gekommen ist. Und so darf es nie wieder passieren. Und unter dieser kaputten Satzung nochmal zurücktreten würde, jetzt rückwirkend zum 16. März. Ja, ich habe die Satzung da mir so hundertprozentig nicht angesehen gehabt, um zu sehen, was für eine Auslegungsmöglichkeit da Potenzial überhaupt drin ist, weil sie so verschachtelt ist und sich teilweise gegenseitig widerspricht. Ja, wir müssen da ganz, ganz dringend an dieser Satzung arbeiten und sie mal vernünftig ausbügeln. Herrliche Überleitung. Das würde ja dann wieder Leute benötigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ein doch relativ kleiner Vorstand, der einen Haufen operative Dinge zu tun hat, ist dazu sicherlich nicht in der Lage. Also brauchen wir dazu wahrscheinlich jemanden, der damit beauftragt wird. Das könnte aber richtig viel Arbeit sein. Könntest du dir vorstellen, ein paar Beauftragungen auch in Form von bezahlten Stellen zu machen? Vielleicht jetzt nicht unbedingt für die Satzungskommission, aber wie viel Personal haben wir denn eigentlich und wie viel Personal bräuchten wir und was können wir uns leisten? Auch da kommt wieder der Punkt, wir haben jetzt fast Mitte des Jahres, beziehungsweise nach dem HBBT haben wir Mitte des Jahres durch. Da können wir uns die Zahlen auf jeden Fall mal genau angucken, was wir denn jetzt auch noch wirklich haben, was wir zur Verfügung stehen haben. Ja, wir brauchen mehr bezahltes Personal, auf jeden Fall. Damit bin ich ursprünglich auch schon vorher angetreten gewesen und wir hatten es auch in die Wege geleitet, weil wir können unsere Mitglieder nicht mehr einfach nur noch auf diese freiwillige Basis weiterhin ausbeuten. Wir machen sie damit auch kaputt. Wir machen jeden einen damit kaputt, dem wir diese Arbeit übertragen. Wir müssen tatsächlich dazu übergehen, dass wir mehr Bezahlte kriegen. Und da müssten wir natürlich auch gucken, wie gehen wir zukünftig mehr mit dem Bundesbudget um und was wälzen wir mehr auf die Landesbudgets um. So zum Beispiel Wahlkämpfe oder Bundestagswahl oder Landtagswahlkämpfe müssen dann mehr von den Landesverbänden gewuppt werden, sodass der Bundesverband sein Geld offen hat, eine vernünftige Struktur aufzubauen und die Leute auch bezahlen zu können. Ich glaube, wir liegen momentan bei 10 bezahlten Kräften, wenn ich das ganz richtig im Kopf habe. Huch, war mir gar nicht bewusst. Aber auf der anderen Seite bei einer Partei, die irgendwie 10.000 halbaktive Mitglieder zu verwalten hat, ist das ja gar nicht so wahnsinnig viel. Ne? Nein, das ist zu wenig. Und wir haben ein Vielfaches davon an ehrenamtlichen Leuten, die sich also wirklich streckenweise Tag und Nacht den Arsch aufreißen, damit das läuft. Hier spreche ich natürlich besonders für die Bundesverwaltung. In der Buchhaltung haben wir ja eine bezahlte Stelle, aber... Da haben wir 3 bezahlte. Ups, okay, wieder was gelernt, danke. Aber wie steht es mit Bezahlung von Vorständen? Wahrscheinlich werden wir auch darum irgendwann nicht drum herum können, damit sie professionell arbeiten können. Ich bin persönlich nach wie vor ein Gegner davon. Soll ich dich jetzt wirklich fragen, ob du eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge als notwendig empfindest? Ach komm, wenn es im Patch steht, warum nicht? Ja, empfinde ich als notwendig. Wir haben uns in Neumünster mit Ach und Krach gerade auf die kleinstmögliche von 48 Euro geeinigt. Ich denke, es darf auch gerne ein bisschen mehr sein und ich denke, jeder, der von der Partei etwas erwartet, dass sie etwas tut, dass sie etwas macht, dass sie etwas umsetzt, der sollte und kann auch bereit sein, mehr zu bezahlen. Es gibt natürlich Hartz-IV-Empfänger oder sonstiges. Man könnte zum Beispiel auf ein Modell umsteigen, wo ehrenamtliche Arbeit teilweise dann irgendwo gesagt hat, okay, wenn du ehrenamtlich arbeitest, kriegst du einen verringerten Beitrag oder irgendwas in dieser Art und Geschichte. müsste man tatsächlich nochmal gesund ausarbeiten. Aber ich denke, es gibt auch Möglichkeiten, weniger zu bezahlen. Aber man sollte allgemein den Mitgliedsbeitrag höher setzen, ja. Okay, wie würdest du damit umgehen, wenn zum Beispiel im Vorstand der eine oder andere eine dezidierte Gegenmeinung hätte? Dann würde ich sie mit ihm hoffentlich sachlich und vernünftig diskutieren. Und der eine wird den anderen entweder überzeugen oder wir stimmen eben gegeneinander ab. Wobei die Höhe des Beitrages beschließt ja nicht der Vorstand, sondern der Parteitag. Ja, aber auf euer Wort als Vorstand würde ja in der Regel schon gehört werden, gehe ich mal davon aus. Stellt euer Licht mal nicht unter den Scheffel. Am Saalmikrofon der Michael, steht er dann noch von vorhin oder hat der eine Frage zu diesem Komplex ungefähr? Eine Nachfrage. Ich bin bei deinen Antworten zweimal zusammengezuckt. Das erste Mal, als du gesagt hast, die, wie du es gesagt hast, andere Seite hätte eine Mediation vorgeschlagen. Ihr habt darin keinen Sinn mehr gesehen. Und das andere Mal, als du gesagt hast, so genau hättest du dir die Satzung nicht angeschaut. Ich meine, so ein Rücktritt als Ultima Ratio bin ich ja noch bereit einzusehen, aber da kommt bei mir schon der Verdacht auf und ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, diesen Verdacht auszuräumen, dass ihr da doch ein bisschen arg fahrlässig auch mit den Parteifinanzen umgegangen seid. Nein, das sind wir nicht. Und tatsächlich habe ich mich in der Satzung insofern nicht genau umgeschaut, dass ich zwar auf den 9b geschaut habe, war der 9b, ne, ja, dass aber in einem etwas tieferen Part dann auch schon, jetzt müsste ich die Satzung erstmal offen haben, dann aber auch schon wieder teilweise was anderes drin steht. Was die Geschichte ist mit der Mediation, ja, das ist tatsächlich so, dass sich die Fronten zu dem Zeitpunkt schon so verhärtet gehabt haben, dass wir eine Mediation als nicht mehr erfolgsbringend gesehen haben. Das ist einfach so. Kann anders gelaufen sein, wenn wir sie angenommen hätten, weiß ich nicht, hätte, wäre, wenn. Ne? Und die Satzung selbst ist auch nicht nur in diesem Bereich des Rücktrittes so verschachtelt, sondern in vielen, vielen anderen Bereichen ist sie so verschachtelt und teilweise sich widersprechend. Man kann sie zwar immer mal lesen, aber man liest dann, wenn man an irgendeinem Punkt kommt, wo man irgendwas Besonderes hat, in diesem Fall den Rücktritt, sie ist zwar den einen Teil, aber nicht den anderen Teil, wo es sich widerspricht. Nachfrage dazu. Habt ihr euch von einem Juristen diesbezüglich beraten lassen? Nein, haben wir nicht. So, dann lass noch mal ins Pad schauen. Da ist nämlich noch eine interessante Frage gekommen, die auch etwas zum Thema Umgang miteinander hat. Lassen wir mal den... die Atomenergiekomponente weg. Wenn du zum Beispiel unter Druck gesetzt würdest, indem du angerufen würdest oder mit einem Hausbesuch bedroht oder sowas, würdest du das öffentlich machen oder würdest du dich davon einschüchtern lassen? Also die Frage steht hier so. Ich versuche sie einfach mal zu interpretieren. Ich muss ja schon fast sagen, ich hätte darauf gehofft, dass ich auch mal angerufen werde und nicht nur andere Vorstandskollegen von mir. Ich würde es sofort öffentlich machen. Ja, mich ruft auch keiner an, leider. Mal ein paar ganz einfache Ja-Nein-Fragen, sowas. Netzpartei oder Vollprogramm steht hier? Grundsätzlich stehe ich nicht abgeneigt einem Vollprogramm gegenüber, weil ich befürchte, unser Vollprogramm haben wir einfach nur überstürzt und aus Forderungen heraus erstellt, mit dem ich streckenweise nicht unbedingt so glücklich bin. Vollprogramm gerne, aber wir hätten es vernünftiger erarbeiten müssen. Wo kriegen wir im Moment die Leute wieder her, die da über eine Breite von Themen etwas politisch arbeiten? Also ich habe im Moment schon Schwierigkeiten, wenn wir einen Artikel auf der Webseite brauchen, jemand zum Thema Datenschutz irgendwie zu gewinnen, wenn der Patrick Breyer gerade nicht da ist. Und das ist natürlich schon ein richtiges Problem. Und je breiter das Programm wird, desto breiter ist dieses Problem natürlich auch. Ja, das ist eine komplett schwierige Geschichte. Also ich sehe es ja auch hier in Schleswig-Holstein, wie nach und nach die Aktiven wegbrechen. Einerseits kann man sich natürlich erklären, die sind einfach nur müde, nachdem wir 5 Wahlkämpfe in Folge einfach nur durchgezogen haben in den letzten 3 Jahren. Das heißt, wir müssen unsere Mitglieder auch mal wieder, Anführungszeichen, ein wenig Bauchpinseln, mal wieder ein bisschen, ja, bespaßen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber irgendwas in der Art und Weise. Wir müssen sie auch mal ein bisschen wieder zur Ruhe kommen lassen, indem wir uns einfach mal nicht mit einfachen Streits präsentieren, sondern mit sauberer, solider Arbeit mal wieder beginnen, und zwar alle Mann zusammen, gemeinsam einen Strang ziehend. Dann bleiben nämlich auch 2, 3 Lautschreiende außen vor stehen. Die können laut schreien, so wie sie wollen. Denn in einigen Ländern haben wir ja dieses Jahr noch die Landtagswahlen. Die müssen so die Leute sowieso wieder eingebunden haben. Und wir stehen alle wieder vor großen Aufgaben. Und wir müssen, ja, was müssen wir machen? Wir müssen die Leute wieder dazu kriegen, mitzuarbeiten. Aber das klappt nur darüber, indem wir einfach unsere Streitkultur endlich mal ändern. Da sagst du was. So, wenn jetzt niemand am Mikrofon ist, dann glaube ich, haben wir von dem Stefan eine Idee über die politische Ausrichtung erhalten. Wir haben eine Idee erhalten, wie er sein Amt als Schatzmeister führen würde. Welche Maßnahmen? Du hast eine Frage, Jens. Ja, genau. Ja, meine Frage an den Stefan ist nochmal auch zu dem Rücktritt. Ich bin jetzt aber später dazugekommen. Aber inwiefern glaubst du denn, dass ihr mit dem Rücktritt der Partei im Europawahlkampf genützt habt? Das würde mich mal interessieren. Ob wir der Partei damit genutzt haben, kann ich ja nicht sagen. Es hat vielleicht oder wahrscheinlich auch einen gewissen Schaden zusätzlich mit beigefügt. Das möchte ich nicht mal unbedingt abstreiten. Ob es nicht vielleicht sogar noch schlimmer gewesen wäre, wenn wir das weiterhin so durchgezogen hätten und einfach nur den Streit weiterlaufen lassen und den Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, das wäre noch schlimmer geworden. Genützt hat er der Europawahlkampf, glaube ich, gar nicht. Jens, deine Frage beantwortet. Ja, die Frage ist beantwortet, ja. Kann ich noch eine stellen? Jens, auf keinen Fall. Ja, schieß los, Mensch. Ja, Stefan, ich habe noch mal eine andere Frage, jetzt nicht unbedingt zu den Rücktritten und dem ganzen Streit, sondern siehst du die Piratenpartei auch als internationale Bewegung? Wie beurteilst du halt, sage ich mal, das Engagement der Piratenpartei im internationalen Bereich, bei der PPU, bei der PPI? Hältst du es für sinnvoll, dass die Deutsche Piratenpartei sich da weiterhin engagiert? Und wie würdest du in dem Bundesvorstand dieses Engagement gegebenenfalls unterstützen? Also ja, ich sehe die Piratenpartei als internationale Bewegung. Ich finde das auch ganz toll. Und wir sollten in jedem Fall, gerade auch PPEU, sehr aktiv weiterhin mitarbeiten und die ganze Sache richtig mit nach vorne bringen, weil wir können das nicht irgendwo auf eine Nation oder nur auf Deutschland hier festmachen, sondern wir sind weltweit viele Menschen mit relativ ähnlichen, gleichen Einstellungen, die sich irgendwo auch zusammengefunden haben unter dem Label Piraten, und das kann man nur unterstützen, weil jetzt hätte ich fast unseren Wahlkampfslogan, den ich eigentlich auch gar nicht so sonderlich mochte, doch, ich bringe jetzt einfach mal, Grenzen sind so 80er. Und das bedeutet natürlich, dass das auch mal was kosten darf. Ne? Wenn jetzt auf den Philippinen irgendwie PPI-Treffen ist, dann muss da einer hin, oder? Das ist natürlich ein Punkt, der dann mit reinfließt, dass es auch was kostet, natürlich. Geschenk gibt es leider fast nichts. Eigentlich war das eine super Abschlussfrage vom Jens. Haben wir noch jemanden, der noch eine super Abschlussfrage hat? Weil mit derselben Abschlussfrage wie gestern beim Paul höre ich nicht auf. Dann soll es das gewesen sein. Stefan, ich danke dir trotz vieler technischer Herausforderungen hier und vieler humoriger Randbemerkungen. Du hast die Ruhe nicht verloren und wir haben ganz, ganz viel über dich erfahren. Schön, dass du da warst. Schön, dass die 81 Zuhörer es auch irgendwie überlebt haben, was hier technisch heute abging. Und wenn ihr wollt, grillen wir noch ein Viertelstündchen den anderen Stefan weiter. Wenn nicht, würde ich sagen, wunderschönen Abend. Ich danke dann auch erstmal für die Möglichkeit und auch den Zuhörern, die mich dem Länderspiel da vorgezogen haben. Ich habe das rausgegeben, was ich konnte, und ansonsten Dankeschön nochmal. Wir sehen uns in Halle, Stefan. Das auf jeden Fall. So, jetzt nochmal die Frage an die Zuhörer. Wollen wir den Stefan O. noch ein Viertelstündchen grillen? Wenn ja... Nein. Moment, das war jetzt keine demokratische Abstimmung. Du hast viermal Nein gesagt, das zählt nicht. Bisher war der Abend so schön. Okay, ich bin raus. Danke, nein, damit sind wir bei 5. Ich würde die Viertelstunde gerne dranhängen. Lieber jetzt 4,5. Stefan kandidiert, also kann er sich auch vorstellen, ganz einfach. Herr Ochsenfurt, bitte zum Mikrofon. Achso, da kann er schon vorstellen. Okay, Stefan, dank dir. So, jetzt wieder Stefan Ochsenfurt. Ich möchte diesen Podcast nachher nicht hören mit diesen ganzen Hin- und Hersprüngen oder sowas. Das wird bestimmt sehr, sehr stark eine Herausforderung, das nachher zu hören. Auf der anderen Seite macht es vielleicht auch Spaß. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei der Frage, Stefan, was kannst du mir erklären, was du unter Zensur verstehst? Das schon wieder. Na, ich wollte noch was anfügen. Und zwar zum Beispiel, dass ich halt hier im dicken Engel schon seit Monaten nichts schreiben kann in den Chat. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, und das ist so eine Vorzensur, die finde ich jetzt ein bisschen dann nicht angebracht. Das ist ja ein Grund, weshalb ich da auch so vielleicht mal dazwischen gefahren habe, dann auch gestern, weil ich auch nichts schreiben kann hier, und mich stört es dann schon ein bisschen, dann wenn jetzt auch wieder schön munter geschrieben wird im Chat, und ja, ich muss halt dann doch irgendwie direkt, wenn ich mich zu Wort melden, dann wenn es reinpasst, wenn ich dazwischen grätschen kann. Also, das war aber jetzt keine wirkliche Antwort auf die Frage, was ist Zensur? Ja, was ist Zensur? Das heißt, das ist die die gewisse Einschränkung der Meinungs- und Redefreiheit halt ist Zensur. Also wenn ich nicht frei zu reden kann im Mumble zum Beispiel, ist es Zensur. Weiß nicht, ob jeder dieser Meinung ist, aber ich finde, dass man gerade, wenn man politisch tätig ist, möglicherweise sogar in einem politischen Amt tätig ist, dass man dann mit den Worten, die man benutzt, irgendwie nicht versuchen soll, irgendwie Zwietracht zu säen, sondern dass man genau sagt, was man da meint. Und deswegen finde ich das mit der Redefreiheit jetzt ganz, ganz wichtig. Was bedeutet denn Redefreiheit? Bedeutet das, dass du zu jedem beliebigen Zeitpunkt hier sagen kannst, was du möchtest, oder bedeutet es, dass du nur überhaupt irgendwo sagen darfst, was du möchtest? Kannst du mal kurz einschieben, wo du gerade bist, oder woher der Input hier kommt, weil ich kann es gerade nicht ganz einordnen. Das macht nichts, ich interviewe dich. Der Input kommt im Moment von mir und du wirst gefragt und dann darfst du antworten. Okay, und du fragst mich in Bezug auf eine mögliche Besetzung eines Vorstandsposten, wo ich jetzt hier stellvertretender Vorsitz, wo ich mich beworben habe, also wo ich jetzt auch gerade drin stehe. So, und da sagst du jetzt, benutzt du jetzt in einem Gespräch, das du dann in diesem Amt mit irgendjemandem führst, das Wort Redefreiheit, und ich würde gerne wissen, was dieses Wort für dich konkret bedeutet. Mit jemandem, warte mal, mit der Presse oder mit wem soll ich da sprechen? Such dir doch irgendeine Person aus. Das ist doch eine völlig klare Frage. Wie würdest du als Vorstand einer Partei, in welchem Sinne würdest du das Wort Redefreiheit benutzen? Ja, man darf über alle Kanäle reden zu allen Themen, frei sagen, was man will. Okay, du hast eben gesagt, über alle Kanäle. Das heißt also zum Beispiel, hast du aufgrund der Redefreiheit das Recht, auf der Titelseite der Zeit, Sonntagsausgabe, deine Meinung zu sagen. Was, in der Kommentarfunktion, oder? Nein, auf Titelseite der Druckausgabe, weil du hast ja alle Kanäle gesagt eben. Ja, halt je nach deiner Autorität, je nach diesen, ja, der jeweiligen Restriktionen, wo du da in dem bestimmten Organ, ja, also ist ja klar, dass man nicht Herr im Haus ist, wenn man hier jetzt irgendwo Gastschreiber ist oder bei der Zeit dann irgendwo Spiegel, Kolumnisten oder so, die haben okay bestimmte Kanäle. Die dürfen natürlich nicht in einem Kanal von einem anderen Kolumnisten oder so jetzt hier ja ihre Artikel reinsetzen, sondern dafür gibt es ja dann die Kommentarfunktion, wenn sie nicht gerade gesperrt ist. Also das heißt, man muss für jeden Kommentar eigentlich ja, zu setzen sein. Ja. Jeder Artikel kommentierbar sein, dann ist es frei. Es ist gewahrt und ohne Zensur. Okay, das heißt zum Beispiel, dass jetzt dieses Vorstandsgrillen, dass du da zum Beispiel da die Freiheit hast, dann dort über zum Beispiel die Sperrung des Chats für dich oder sowas zu reden. Das verstehst du unter Redefreiheit. Was bitte nochmal in dem Grillen hier, dass ich was die Freiheit habe, über diese Zensur zu reden, die mir jetzt widerfahren ist? Nein, über den konkreten Punkt, dass du jetzt aus irgendeinem Grund hier im Chat nicht schreiben konntest. Ist das das richtige Thema? Kann das nicht möglich sein, dass dann Leute sich irgendwie belästigt oder gestört fühlen, wenn dann so Themen da angesprochen werden, die in dem betreffenden Raum im Moment gerade nicht aktuell sind? Also, glaube ich, Internetjargon nennt man das irgendwie off-topic. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst, also ob das jetzt irgendwas mit mir zu tun hat. Aber ich bin eigentlich ich schließe immer recht impulsiv halt gerade an das, was gesprochen wird. Vielleicht mit einem Querschläger, aber im Topic bleibe ich an für sich schon. Und das sollte man ja hier auch. Also gerade ist das Grillen, werde ich gegrillt und dann, ja, kann man dazu eben jetzt mir die Fragen stellen. Okay, du hast vorhin, vielleicht hat der eine oder andere den Anfang wegen der technischen Schwierigkeiten ja überspult, du hast vorhin gesagt, du hast eine Wutkandidatur, machst du hier. Wie äußert sich das konkret? Was beabsichtigst du genau mit dieser Kandidatur? Also meine Zornkandidatur, nicht Wutkandidatur. Ja, der Zorn im Sinne von Papst Gregor dem Ersten in Großen, also wie Georg Schramm da, der Kabarettist, ist immer so den Zorn stilisiert. Also an für sich etwas ja positiv Habenes in gewisser Weise, nicht destruktiv in Form von Wut, aber egal. Was ich damit beabsichtige, das ist, ja, jetzt mal ein bisschen Aufmerksamkeit, ja, ich habe jetzt so das Thema angesprochen, Redefreiheit oder Zensur, wo man jetzt mal kurz, ja, da wo mich jetzt betroffen hat, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, noch eine auf einen Posten halt da zu kandidieren, weil ich will das mal offen lassen, eben bis ein paar Tage vorher, wenn es geht, vom 28. Und dann mal schauen, ob ich was. Hängt doch davon ab, wie viel Muße ich jetzt habe für eine Rede und sowas. Ja, da vielleicht auf alle Fälle auf den stellvertretenden Generalsekretär, dass ich dann noch kandidiere. Und damit. Ja. Jo, prima. Stellvertretender Generalsekretär. Hast du eine Vorstellung, was ein stellvertretender Generalsekretär so an Aufgaben haben könnte, beziehungsweise was im aktuellen Vorstand, wie der noch vollständig war, der stellvertretende Generalsekretär gemacht hat? Nee, Aufgabenprofil habe ich jetzt nicht im Detail so oder überhaupt nicht, weil ich mich jetzt nun vorbereitet habe und ich wollte mich da ein bisschen briefen lassen noch. Aber ich glaube, da ist ja irgendwie so mehr innerparteilich am Werkeln der Generalsekretär und den Kontakt zu den Mitgliedern, glaube ich, dass er auch administriert, ne? Diese, ich glaube, Einladung schreiben und Liquid Democracy, so Sachen, ich glaube, da kann er sich mit einbringen. Ja, das ist ja super, wenn du erst nochmal mit jemandem sprechen würdest über die konkreten Aufgaben. Du bist ja sicher, wenn du so ein Amt anstrebst, bestens vernetzt im Verwaltungsteam, oder? Im Verwaltungsteam? Weißt du, dass es ein Verwaltungsteam gibt, die sich auch regelmäßig treffen und dann überlegen, wie sie verschiedene Aufgaben irgendwie gebacken kriegen? Nein. Okay. Das kommt daher, weil ich auch thematisch eigentlich mehr bis jetzt gearbeitet habe. Ich bin nur, kann man das jetzt elegant rüber bringen? Jeder Vorstand ist politisch, so, Stefan. Das ist schon klar, ne? Aber ich kann dir nur, weil es so viele Leute da, viele Piraten einfach da scheinbar den Drang danach spüren, dass sie halt da sich da in der Position sehen soll für als Mitglied des BUFO, und da sehe ich mich jetzt halt nicht nachgestellt irgendwo. Es wird natürlich bei, wenn ich dann wirklich es wird sich dann den letzten ein, zwei Wochen vorher geben, da was dazu reden will und dann wirklich die Chance ergreifen könnte, da auf dem Parteitag da mich vorzustellen und so, dann würde ich das halt noch ausgiebiger ja, was einstudieren und mich briefen lassen für das jeweilige, ja, die Position. Da bin ich jetzt, also ich mache das immer so kurz vor knapp an für sich, je nachdem, wie konkret ich das dann brauche und mir zurechtlegen. Super, danke. Ali, du hast eine Frage an Stefan. Ja, genau genommen sind es eigentlich zwei Fragen. Stefan, da du ja für so viele Plätze kandidierst, wie sieht denn dein Plan für die ersten 100 Tage aus? Hast du denn irgendwie dir eine Strategie überlegt, wie du die Partei voranbringst? Was sind die wichtigsten Themen, die du als erste aufgreifen willst? Zweite Frage, du hast ja bestimmt mitbekommen, dass es in der Partei so etwas wie Lagerkampf gibt und sich die Piraten doch ein bisschen rüpelhaft benehmen und auch übereinander herziehen. Wie würdest du das befrieden wollen? Was sind so deine Pläne? Also erstmal deine Strategie für die ersten 100 Tage und ja, wie willst du Ruhe in die Partei reinbringen? Danke. Na, ich fange mal bei dem zweiten an, da, wie man die befrieden könnte, das habe ich ja vorhin schon mal gemeint, dass man das versucht, da endlich basisdemokratische, also Punkt 16 in der Satzung, in der Bundessatzung, ja, Basisentscheid und Basisbefragung, dass das wieder hier basisdemokratisch eben irgendwie exerziert werden kann, dass man sowas endlich freischaltet, nach und nach so auf Landesverbandsebene versucht einzuführen in den, ja, einigen Vorreiter-Landesverbänden oder so, und im Endeffekt im Bundesebene muss es dann auch so schnell wie möglich jetzt kommen, also die Wahl ist um und da sollte man jetzt sich mal ranmachen, damit es nicht so weitergeht, wie die Leute eben jetzt so informell und mit Hilfe von diesen E-Mail wie heißt das Tool? Dieses Befragungstool da. Ja. Meinst du Lime Survey? Lime Survey. Stefan, hast der Basisentscheid, du hast eben das Wort Basisentscheid benutzt, ist das was mit Briefwahl oder mit Urnen oder passiert das irgendwie übers Internet? Sollte er nicht die 100-Tage-Strategie vorher beantworten? Danke. Ich wollte gerade einhaken, die 100-Tage-Strategie, die können wir uns ja noch auf Halde legen. Ja, 100-Tage-Strategie ist jetzt, das kommt drauf an, ich habe ja vorher eigentlich gesagt, ich will ja eigentlich gar nichts kandidieren. Ich wollte ja eigentlich, wenn jemand kandidiert, dass er sich am besten als Team dann aufstellen lässt, ein Team bewirbt oder sich dann durchblicken lässt, mit wem man dann sich das vorstellen kann, so mit, ja, welchen Leuten, mit welchen Köpfen dann dass dieser Bundesvorstand dann der nächste langlebig, also dass er gut zusammenarbeiten kann und dass er miteinander klarkommt. Und das habe ich jetzt eben auch gar nicht jetzt berücksichtigt. Das ist ja jetzt als Zornkandidatur und entsprechend kann ich das jetzt auch gar nicht so einfach mal ad hoc da jetzt sagen, weil wie ich das, was ist mal da jetzt für, ja, wo der Konsens dann liegt, wie man dann vorgeht die nächsten 100 Tage. Das ist, liegt dann nicht nur an mir wahrscheinlich am wenigsten, es sind auch keine Spitzendinger, Vorstand oder ja, Paul GF, sondern wenn dann stellvertretende Position, wo ich jetzt kandidiere und ja, das müssen wir dann eben gucken. Also ich will jetzt nicht so viel hier dazu quasseln, wo ich jetzt gar nichts aussagen kann. Okay, dann nochmal die Frage mit dem Beo und in der Zwischenzeit eine kleine Zensurmaßnahme. Hier im Chat verlegen sich einige Leute drauf, viele, viele Leerzeilen zu posten. Könnte möglich sein, dass das einen negativen Einfluss auf ihre Möglichkeit im Chat zu posten hat. Wo ist er denn? Der Stefan ist weg. Ach, da ist er. Ich konnte jetzt mal hoch in das Podium, ja. Ich wollte nochmal testen, ob ich jetzt wieder schreiben kann hier in den Chat, ob das auch in anderen Räumen ist oder nur beim Podium. So, jetzt erzähl mal bitte, was ist denn der Bio oder dieser Basisentscheid, über den du geredet hast vorhin? Ist das so ein Urnensystem oder wird da per Brief gewählt oder passiert irgendwas im Internet und ist das anonym oder hat man das mit Klarnamen oder sowas? Erzähl uns mal, was das für ein Verfahren ist. Nur weil du es gerade gesagt hattest. Mir ist das irgendwie entfallen, das ist schon so lange her. Na, ich denke, es kommt ziemlich auf die Ausgestaltung an und ich habe der Entropie mal ein bisschen gelauscht, aber heute habe ich jetzt nur mal im Wiki die Seite aufgerufen und jetzt gerade hänge ich ja bei der Bundessatzung rum, im Paragraph 16, wo es da 6 Punkte dazu gibt, die eben abgestimmt wurden und ja, ich weiß, wo man es nachlesen kann, ja, aber ich bin da jetzt bestimmt der richtige Mann, der das jetzt sich da länger mit beschäftigt hat und der da jetzt dafür auch verantwortlich wäre oder Verantwortung dafür im Moment übernehmen würde. Ach, im Moment sehe ich das noch nicht. Okay, das heißt aber mit einem Vorstand Stefan O. Würden bisherige Beauftragungen natürlich weiterlaufen. Ja, ich habe mitbekommen, Entropie, und da gibt es noch ein anderes Team, was da das Heft in die Hand genommen hat. Also ich war eigentlich für dieses Konzept, was Entropie ausgearbeitet hat. Es klang nach meinem Gedächtnis, wenn es richtig ist, klang das ganz gut durch der Basisentscheid on, jetzt Moment, dass ich nichts Falsches, da war der online, das Konzept, was im Wiki steht. Genau, da arbeiten wir dran. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, bis Halle uns das alle nochmal genau durchzulesen. Kann ich übrigens sowieso nur jedem empfehlen, weil es ist ja immerhin Inhalt der Satzung, auch wenn wir es bis jetzt noch nicht ganz auf den Boden gebracht haben. Irgendwann wird das hoffentlich kommen. Und dann geht's los. Wir haben 3 Leute am Mikrofon. Der Eddie hat heute schon was gesagt, aber der Piratus und der Paul noch nicht. Wer war zuerst da? Ich weiß es nicht genau, aber ich kann ja mal anfangen. Oder Paul? Doch, ich lasse dir gerne den Vortritt. Ah, super, danke. Ja, Stefan, ich bin etwas verwundert. Du hast vorhin gesagt, dass du dich nicht so für Verwaltungsarbeit innerhalb der Partei interessierst, weil du dich eher thematisch einbringst. Vorhin hast du auch die AG Geldordnung erwähnt, in der ich mich ja ein bisschen auskenne. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, also ich weiß, dass du in der AG Geldordnung noch nie irgendeine Wiki-Seite geschrieben hast. Hast du in irgendwelchen anderen AGs schon mal irgendeine Wiki-Seite erstellt, die thematisch ausdrückt, was du so willst? Also erstens täuscht du dich, weil ich habe ja auch gedacht, ich hätte keine geschrieben, aber in der AG Geldordnung habe ich dann doch schon mal so einen Beitrag. Da müsste aber unter der Meinung der Mitglieder oder so dezidierter zu finden sein, wo mal so also nicht abgestimmte Konsensanträge der AG da. Also und bei anderen, da, mir geht es ja um die anderen. Ja, ich habe da jetzt gerade das erste, einzige, zu was ich gekommen bin, ist im Pad jetzt gerade Seite 69, meine thematischen Schwerpunkte habe ich da reingeschrieben, also auch in der Friedenspolitik war ich ja, da habe ich aber auch keinen Wiki-Eintrag erstellt, mehr eben so im Pad ein bisschen mit abgestimmt und mit kommentiert und sowas, also wie ähnlich wie in der AG Geldordnung. Und aber was die Frage, glaube ich, jetzt ist, wie ich mir das vorstelle, verwalten, dass ich jetzt eigentlich meinen Schwerpunkt da nicht sehe, sondern thematisch. Habe ich das richtig verstanden, dass ich da... Nee, mir ging es nur darum, wie deine thematische, wenn das dein Schwerpunkt ist, dann musst du ja irgendwie auch da ausdrücken können, wie du den hier gelebt hast. Und ich habe jetzt verstanden, dass du kommentiert hast oder so. Das würde mir als Antwort auch reichen. Ich hätte noch eine Frage. Dann, also, ja, bitte. Ja, super. Du hast vor der Europawahl mehrfach hier im Mumble dazu aufgerufen, die Piraten nicht zu wählen und hast auch explizit erwähnt, dass du selbst die Piraten auf gar keinen Fall wählen wirst. Meine Frage ist, hat sich das mittlerweile geändert und hast du das damals als parteischädigendes Verhalten empfunden? Also es hat sich Dass sich die Piran nicht gewählt hat, das hat sich ja bewahrheitet, weil das habe ich jetzt auch konsequent in der EU-Wahl jedenfalls gemacht und eine andere Fraktion gewählt. Also nicht die Piratenpartei. Und dann ist, das hat sich jetzt eigentlich nicht geändert, sonst würde ich jetzt nicht, also es hat sich geändert insofern, dass ich, ja, wenn ich jetzt vor allem da jetzt Verantwortung übernehmen würde in den Bundesvorstand, was dann, also so ein Amt, dann würde ich da natürlich schon die Piraten wieder wählen. Aber das ist bei mir jetzt im Moment halt recht offen. Recht offene Entwicklung da, je nachdem. Ja, aber Stefan, würdest du dich jetzt sozusagen selbst wählen? Kannst du das denn mit deiner Ehre als Politiker dann vereinbaren? Warte kurz, Dirk, ich würde mich selbst wählen? Ja, wenn du jetzt beim Vorstand bei den Piraten bist, ne, und dann würdest du Piraten wählen, dann wählst du ja sozusagen dich selbst. Ja. Das findest du ethisch einwandfrei. Ich würde kandidieren und die Basis halt entscheiden lassen. Also, wie ich wähle mich jetzt selbst. Ja, wenn du jetzt bei einer Wahl dann Piraten wählst, dann wählst du dich ja sozusagen selbst. Naja, gut, lassen wir das. Dann der Paul. Ja, also ich verwundere mich ein bisschen, Stefan. Du hast so einen eigenen Blog, glaube ich auch. Da hätte ich ja darauf verweisen können bei der Frage von Piratos. Aber zu meiner Frage, du bist ja oft tätig in der AG Geldordnung und Finanzpolitik. Siehst du da Handlungsbedarf in Zukunft ja, für Europa, für die Welt, für Deutschland und so, um eine gerechtere, ja, ein gerechtes Wirtschaftssystem, Sozialsystem einzuführen? Oder sagst du, nö, das ist so nicht notwendig. Die liberale Geschichte, die kann auch so weiterlaufen. Wie siehst du dich da auch politisch und so weiter? Würdest du jetzt extremistische Meinungen hier in der Partei unterstützen oder sagst du, nee, mit Extremismus, da habe ich nicht weniger mit zu tun? Hast du da irgendwelche Aussagen zu, also auch Visionen, Ziele? Ja, Paul, also erstmal sehe ich halt das Dilemma, dass, ich sag mal, Slavoj Žižek, ja, der slowenische Intellektuelle, glaube ich, da, der hat ja gemeint, so diese Zwangshochzeit da der Demokratie mit dem Kapitalismus, die wird eben jetzt enden. Also der Kapitalismus, der lässt sich nicht mehr länger hier demokratisch demokratisch steuern und zähmen. Und ja, ich sehe da schon ein Problem drin, also was auf uns zukommt, dass ja dass es da einiges ja an Konzepten braucht, und also bedingungsloses Grundeinkommen, soziale und wirtschaftliche, also sozioökonomische Konzepte und Ausgestaltungen, also Visionen, wirkliche Visionen an für sich, die man über die Piraten auch mit reinbringen kann. Also ja, sowas auch Stichwort vielleicht Gemeinwohlökonomie, was es gibt von Christian Felber. Oder ja, verschiedene Sachen, einfach auch konkrete Gesetzesänderungen im Kreditwesen. Also kannst du mit dem Wort sozialer Gerechtigkeitskorridor etwas mit anfangen? Sehe ich das richtig? Ja, also auf alle Fälle. Ich sag mal, nur dass man eben schauen muss, also so wie es einen Zinskorridor gibt, ja, aber das ist jetzt ein bisschen ausatmend. Also es muss am Menschen orientiert sein, das finde ich das Wichtige. Dass eine Philanthrope Politik eben, gerade in der Wirtschaft, in der Sozialpolitik, Mittelpunkt ist der Mensch, und an dem muss es halt irgendwie ausgerichtet sein, dass da nicht Bedürfnisse dann eben gerade zu kurz kommen und ganz hinten anstehen müssen, ja, hinter rein maschinellen, autonomisierten Algorithmen und in der modernen Finanzwirtschaft und so. Das sehe ich jetzt nicht als Ziel, sondern man muss da eben da menschlichen Bedürfnissen da, also einen Korridor eigentlich schaffen, um damit die auch wirklich entsprechend also drankommen und Eingang finden können in die politische Debatte und dann auch wirklich möglichst konkret und möglichst umfassend vorgelebt werden können, solche so Visionen wie das BGE. Da muss man einfach dranbleiben und das am besten experimentell irgendwo einen kleinen schon mal vorleben, damit es dann auch wirklich groß werden kann in 5 oder 10 Jahren. Ne? Stefan, als Bundesvorstand der Piratenpartei könntest du möglicherweise in der einen oder anderen Situation in der Öffentlichkeit stehen. Wie gehst du mit der Situation um, dass es Talkshows gibt, die nur eine Dreiviertelstunde dauern? Die nur oder die so lange dauern? Jetzt? Ja, die nur eine Dreiviertelstunde dauern, weil da kannst du ja keinen zusammenhängenden Gedanken äußern. Ich kann recht ganz gut, reaktionär kann ich gut reagieren. Ich kann, wenn ich einen Gedanken gefasst habe, den auch konkret einschmeißen, aber da muss man sich dann eben auch ein bisschen Zeit mit dem Moderator, also ein bisschen lieb, wie soll man sagen, diplomatisch darf, ein bisschen Zeit schinden, um das auch vorzutragen. Ansonsten, dann lass uns das mal probieren jetzt. Und wir probieren das jetzt genau mit der Frage vom Klaus. Der stellt jetzt eine ganz kurze und knappe Frage. Und du machst uns mal vorher, wie du in so einer Talkshow, die nur ganz kurz ist, das Publikum mit deiner prägnanten Art beeindrucken kannst. Okay, was ist soziale Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist ein dummer Begriff hier. Das ist ja in Richtung auch neue soziale Marktwirtschaft und soziale Gleichheit oder soziale Fairness würde ich dann besser einen Begriff finden. Weil Gerechtigkeit, also da hat ja, das habe ich ja gestern noch erwähnt, ne? Ich habe es, glaube ich, mündlich gemacht, weil ich nichts reinposten könnte. Diese Marina Weißband hat Equality und Equity dann so eine schöne Skizze gemacht und den Unterschied hier. Was ist soziale Gerechtigkeit? Du hast von sozialer Gerechtigkeit gesprochen. Was ist soziale Gerechtigkeit? Also sozialer Gerechtigkeitskorridor, ja. Also ich würde da eben darunter verstehen, eben, dass man auch vielleicht die Extreme einfach abschneidet, cuttet, dass man versucht zu nivellieren auf ein Mittel, also gerade sozioökonomisches, also Niveau, das heißt, dass jeder, der da jetzt irgendwie in seiner Lebensrealität, der da bestimmte, mit bestimmten Geld, Einkommen, bestimmten, ja, was auch immer, für, also der da, womit haushalten muss, ja, mit einer bestimmten Budget, dass der dann eben dann in die Lage versetzt wird, da angemessen zu haushalten. Also okay. Das heißt, es darf nichts, keine Existenzminimum oder das verbrieften Grundrechte, die dürfen davon eben da nicht ausgehöhlt werden, sondern da muss immer Budget und also Spielraum sein, dass man sich da in auch einer Gesellschaft, die dann vielleicht immer mehr kommerzialisiert ist, ja, und die immer mehr kostet, dass man das dann trotzdem noch aufkommen kann dafür. Okay, wir haben im Grundsatzprogramm stehen, wir wollen Armut vermeiden, nicht aber Reichtum. Das steht im Grundsatz der Piratenpartei, ist auf einem Bundesparteitag beschlossen worden. Wie passt es, wie willst du das als Vertreter einer Partei, ja, deren Satzung du als Funktionär verpflichtet bist, nach außen tragen? Ja, das ist ja kein Widerspruch, nicht zwangsläufig jedenfalls, dass man Armut verhindern will, aber Reichtum eben im gestatten will. Man will Reichtum jedenfalls nicht effektiv hier abbauen. Keine Bestandsumverteilung oder so von Bestandsvermögen. Das heißt ja aber nicht, dass man versuchen kann, wie nennt sich das, mit so einem Kaskadengefälle quasi, dass man Flusseinkommen einfach anders verteilt, ja. Dass man auf eben keine Bestandsgrößen, Kapitalstock, Immobilien oder sonst was, reales Sachkapital, dass man das natürlich lässt, den Reichtum, aber eben darauf hinwirkt, dass er zukünftig nicht extremer halt, so nach dem Matthäus-Prinzip, der meisten hat dem Wett gegeben, auch wieder der größte Topf dann, also größte Anteil, der fließt dann den Reichsten wieder zu, sondern dass man das Prinzip eben versucht umzukehren und da fair besteuert, damit eben Reichtum vielleicht eben nach und nach sozial eben abgebaut werden kann. Und da aufgrund dessen ganz kurz noch die Armut eben Austerität verschwindet nach und nach. Stefan, du hast ja ein sehr vielfältiges Kommunikationsverhalten. Nachdem wir jetzt die prägnante Variante gehört haben, würde ich jetzt den Raphael eine Frage stellen lassen und dann würde ich mal den Stefan in seiner ausschweifenden Ausprägung gerne hören. Ich wollte den Stefan auch mal ganz kurz nochmal was fragen. Der Raphael hat aber noch nichts gefragt. Eddie, du kommst gleich nochmal. Erst der Raphael, der hat noch nichts gefragt und die Christine hat noch nichts gefragt und dann kommt der Eddie und der Ali, die haben nämlich beide schon was gefragt. Okay, Namen zusammen. Stefan, für den unwahrscheinlichen Fall, dass du nicht gewählt werden solltest, könntest du dir auch eine Position in einem Landesvorstand vorstellen und wenn ja, in welchem? Was könnte ich mir? Was in einem Landesvorstand vorstellen? Könntest du dir vorstellen, auch in einem Landesvorstand eine Aufgabe zu übernehmen? Und wenn ja, in welchem? Ja, so könnte ich mir im Landesverband Bayern eventuell. Aber ansonsten, also nicht. Also eigentlich wäre das nächste Ziel Kreisverband. Ja, dann, das wäre sogar noch näher liegend, weil ich auch für Dezentralität bin und für Subsidiaritätsprinzip. Aber ich habe es halt jetzt in Anbetracht der Tatsache ABBT und es gibt ja da doch genug, wo sich da bewerben und die jetzt, die ich halt gerade in dem Bereich jetzt Soziales, Geld und Finanz oder Finanz- und Wirtschaftsgestaltung und auch Friedensaußenpolitik und so, ich weiß, das sind wieder meine thematischen Schwerpunkte, die ich dann aber eben doch auch durch so ein Amt, Ausfüllung des Amtes dann auch mehr betonen könnte, vielleicht nicht. Was mir da besonders wichtig ist, also wenn man das betonen will, Schwerpunkte, für die ich in der Arbeitsgemeinschaft da, die ich dann schon fördern wollte irgendwie. Aber wie gesagt, im Pad steht, ich will es dann nicht, das Amt ist anders zu verstehen, aber die Arbeit der Arbeitsgemeinschaften, der Bundesarbeitsgemeinschaft insbesondere, die finde ich halt unersetzbar und die sollte dann auch gestärkt werden und dafür würde ich mich dann auch einsetzen, dass die vielleicht eine Verfasstheit oder so irgendwie bekommen innerhalb der Partei, aber je nachdem, wer damit zieht. Also ich fand jetzt die zweite Sprechvariante angenehmer. Christine. Allen Respekt, du schlägst dich wirklich wacker. Da kommt ja ganz schön viel Kreuzfeuer, Stefan. Worauf freust du dich am meisten? Ist meine erste Frage. Meine zweite Frage. Würde es dann vielleicht dazu kommen, dass die Themenbeauftragten dann von den AGs gewählt werden können? Was war die erste Frage nochmal kurz? Das war eigentlich die wichtigste. Worauf freust du dich am meisten? Ja, wenn ich da auf den Parteitag kommen kann, wenn es ich überhaupt schaffe. Weil ich habe für Samstag, den 28., sage ich ja halt jetzt mal, was ich eigentlich geheim halten wollte, aber da habe ich eigentlich einen anderen Termin den ganzen Tag. Also ich kann sehr wahrscheinlich erst 29. am Sonntag dann kommen und da muss ich mal gucken, wie weit die Versammlung dann fortgeschritten ist. Ob ich da noch in die Verlegenheit komme, hier zu kandidieren und einen Redebeitrag leisten kann. Aber ich würde mich freuen, wenn ich dann am 28. doch irgendwie noch kommen kann, bevor da zu Ende ist. Dann nochmal meine zweite Frage. Wie ist es mit den Themenbeauftragten? Wirst du dann dafür sorgen, dass die weiter vom BUFO bestimmt werden? Oder könnte es dann sein, dass die AGs die selber wählen? Ja, ich finde, die Themenbeauftragten ist an für sich also No-Go, dass sie von BUFO bestimmt werden. Ich finde es wichtig, wenn sie plebiszitär bestimmt werden durch, also zumindest durch die AG-Mitglieder, dass die das vielleicht das Recht haben, die vorzuschlagen, das Initiativrecht und BUFO kann ich mir ein Mitbestimmungsrecht noch vorstellen. Also ein gleichrangiges. Wie läuft denn das heute? Wie das heute läuft mit den Themenbeauftragten? Mhm. Weil du sagtest, die AGs sollen das vorschlagen und der Bundesvorstand kann sie dann ernennen mit Initiativrecht bei den AGs, dann muss das ja jetzt anders sein. Warte mal, der Bundesvorstand kann sie benennen, hast du jetzt gerade gemeint? Das ist jetzt. Ich habe dich nur gefragt. Du hattest gesagt, dass vorgeschlagen als Verfahren, die AGs sollen ein Initiativrecht haben, ein Vorschlagsrecht, die Kandidaten vorzuschlagen und der Vorstand kann sie dann ernennen. Und da hätte mich jetzt interessiert, wie es denn im Moment gerade ist. Also ich bilde mir ein, dass der Vorstand jetzt doch die Initiative irgendwie wahrnimmt und die selbst davor schlägt und dann, also ich bilde mir ein, bin ich jetzt ziemlich überfragt, aber ich bilde mir ein, dass der Bundesvorstand im Moment so die Initiative hat für die Themenbeauftragten und ja, und dass er eben auch verweigern kann, vor allem hat er ein Vetorecht, was man bei der Geldordnung und der Außensicherheitspolitik sieht, weil wir da noch keine haben, keine Themenbeauftragten. Ja. Und das finde ich jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. So. In der Friedenspolitik, Ali. Huch, ich bin schon dran. Ja, das war ja. Stefan, für den. Eigentlich war der Eddie vor mir dran. Ich komme gleich nach Eddie. Oh, Entschuldigung. Also meine Frage war, Stefan, wieso verstehe ich dich den ganzen Abend nicht? Ne? Du erzählst total viel, aber das ist irgendwie alles so ein bisschen so weit über das Thema hinaus und das ist so, sowas von keine Struktur habe ich noch nie erlebt. Und ich mache mich auch langsam mal Sorgen um dich. Also ich habe das noch nie erlebt, dass jemand den ganzen Abend erzählt, aber genau genommen, du schweifst da rum in allen Themen zur gleichen Zeit und ich kann dir manchmal einfach nicht folgen. Das ist mal eine Feststellung. Und da frage ich mich, hast du irgendein Problem? Und wenn dich das der Eddie fragt, dann ist das ganz wichtig, ja, Stefan. Ich glaube auch, dass auch Vorstände auch in der Lage sein müssen, persönliche Fragen zu beantworten, ja. Was, ja, zur Beantwortung, also ich meine, ich habe ja gerade zwei Mails bekommen da von der Piraten, die dann gleich darauf reagiert haben, hier von dem Piraten Grennest und von, ja, noch was, dass ich jetzt das was ausfüllen soll, ja, so ein Profil für die für das Kandidaten Grillen und eben für ja die Interviews jetzt. Kompassblog ist hier Kandidateninterviews. Also ich denke, ich weiß, ich rede eine Menge und es ist frei raus, wie mir gerade so die Gedanken eingegeben werden, ja, aber das ist eben der Punkt, da müsste man sich besser vorbereiten, erstens mal, was ich ja nicht gemacht habe und zweitens eben diese für Kandidateninterviews ein paar markante Punkte einfach mal schon rausstellen und vorarbeiten, was ich jetzt da ja noch machen würde. Weil du gerade gesagt hast, nicht vorbereitet, könntest du dir denn mit jedem der anderen Kandidaten für den Vorstand vorstellen, in dem Gremium zusammenzuarbeiten? In welchem Gremium jetzt die Kandidaten? In Bufo jetzt? Für welches Gremium lässt du dich gerade aufstellen? Ja, also mit jedem der anderen, was heißt denn, mit jedem, der jetzt kandidiert, oder? Ja, mit jedem, der kandidiert und gewählt wird. Ja, ich kann mir sicher mit manchen das weniger gut vorstellen als mit anderen. Mal ganz neutrale Aussage. Kannst du das ein bisschen präzisieren? Also hast du irgendwelche Kriterien, nachdem du mit Menschen in einem Vorstand zusammenarbeiten könntest? Na, Kriterien an bestimmten in bestimmter Fragen der Parteiführung oder also dass man, ich kann zum Beispiel jetzt nicht ausschließen, mit jemandem zusammenzuarbeiten im Vorstand, wenn er sagt, er will einen zentralisierten, also Bufo autoritäre, also wenn er sowas wie jetzt, nee, das schweift wieder zu euch aus, halt mich kurz, also was Zentralisiertes, was dann der Bufo für sich bestimmen will, ohne die Partei jetzt irgendwie in einer Form und einzubinden, in einer basisdemokratischen oder direktdemokratischen Weise am besten, mit denen könnte ich dann nicht zusammenarbeiten, ja, weil das für mich also zentral ist, dass man da wieder sowas direkt Basisabfragung macht. Warum ist denn dieses Prinzip der Basisbefragung für dich so wichtig? Ja, weil man sieht, dass der Vorstand da nicht immer unbefangen ist und Interessen, also man sieht es vielleicht auch an Thorsten Wirth, ist unter Beschuss jedenfalls von verschiedenen Flügeln und deswegen will ich das nicht ausschließen, dass er Interessen befangen ist und so auf einseitig von einer bestimmten Gruppe, wo ja eigentlich fast alle Piraten irgendwo eingebunden sind in bestimmte Gruppen oder das will ich eigentlich ausschließen, eben, dass man dann doch möglichst versucht, alle Stimmen da gleich zu zählen und gleich zu werden. So, jetzt kriegt der Stimmbürger noch eine Frage und dann kriegt der Ali noch eine Frage und dann, glaube ich, haben wir einen guten Eindruck vom Stefan Ochsenfurt erhalten. Berthold. Ja, Stefan, gesetzten Fall, die Laura Dornheim würde in den BUFO gewählt werden. Die hat ja das ähnliche Sachgebiet wie du, irgendwas mit Wirtschaft. Könntest du mit ihr im Thema Wirtschaft zusammenarbeiten oder wäre das schon ein Grund, wo es Stress gibt? Hat ja schön die Frage. Laura Dornheim hat sich auch als Nochpirat, also sie hat sich als Nochpiratin bezeichnet. Nicht auch, also ich habe mich nicht so bezeichnet, aber habe ja auch wie viele so ein bisschen abgebaut, jetzt sagen wir mal so. Und ich kann mir so was, sie tut ja für Polge kandidieren. Wenn ich jetzt als stellvertretender politischer Geschäftsführer meinetwegen, ich denke, ich könnte schon mit ihr zusammenarbeiten, ja. Die Frage ist, mit wem sie dann zusammenarbeitet, in welchem Umfeld sowas dann zustande käme. Also wie sich dann die anderen Posten dann auch, wie die besetzt werden und wie gut die dann miteinander können auch. Also ich würde bestimmt nicht das Glieder, das Zünglein sein, wo dann irgendwo ihr, wie sagt man so, so im den in den Rücken fällt oder so was Kontraproduktives, dann einfach, ja, nur um irgendwas zu trollen oder so. Das jedenfalls nicht, wenn es in die Richtung abziehen sollte, was ich jetzt nicht hoffe. Aber ich könnte grundlegend mit ihr auch, wie mit jedem anderen Bufo, wenn es nicht gegen bestimmte, ja, piratische Ziele einfach geht, wo an der Satzung und im Wahlprogramm jetzt stehen. Das heißt, du würdest im Bundesvorstand nicht trollen? Nein, würde ich nicht. Habe ich auch noch, also allgemein auch hier im Mumble würde ich auch keinen trollen, sage ich jetzt. Weil ich immer grundsätzlich mit Gesprächspartnern so auf Augenhöhe versuche zu diskutieren und da eben ja Kooperation eigentlich auch suche und ja, Respekt und Anerkennung. Also gebe ich jedem und hoffe so auch von jedem dann zu bekommen. Eben, das heißt eben auch, dass man nicht welche andere Leute dann stumm stellt oder ignoriert, dann egal ob das im BUFO oder auf irgendwelchen Parteiveranstaltungen oder im Mumble so ist. Weise nochmal kurz darauf hin, auf die Damen und Herren im Chat, dass Atominem-Angriffe auf den Moderator bitte zu unterlassen sind. Und da wir vorhin gesagt hatten, der Ali hat die letzte Frage. Ali, deine letzte Frage bitte. Ich wollte nochmal eine schnelle Nachfrage stellen, Stefan. Du weißt aber schon, dass die Laura Dornheim sich die Leute raussucht, mit denen sie zusammenarbeiten will. Und da bleibst du dann ruhig, wenn sie jetzt vielleicht mit dir jetzt nicht will, dass du da nicht eskalierst, das verstehe ich nicht. Das war jetzt nicht direkt der Ali, aber vielleicht kann man doch diese Frage noch beantworten, Stefan. Dumbi, dumbi, dumm. Ja, ist mir jetzt noch nicht so bekannt, mit wem genau die gute Schwarz-Blonde koalieren will. Und also mit wem die sich jetzt rausgesucht hat. Und das Letzte habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen, wie es gegen mich, wie Laura jetzt konkret gegen mich auch jetzt, du meinst, das kommt da von anderer Seite, nicht, dass ich hier quasi trolle, sondern vielleicht Schwarz-Blond hier mich raustrollen könnte. Und das dann auch so. Ich helfe dir nochmal schnell. Sie hat ja den Bereich Wirtschaft 2012 verschiedene Anträge geschrieben, die du eigentlich kennen müsstest, weil du die vielleicht eigentlich auch gesehen hast. Und da gab es dann Mumble, wie sie denn da zu diesen Positionen gekommen ist und so weiter und so fort und wer da mitgearbeitet hat. Und da hat sie so das mitgeteilt, dass sie die Leute selbst raussucht, mit denen sie kann. Und wenn sie jetzt mit dir im BUFO wäre und sagt, okay, sie kann nicht mit dir, weil Monopol dich vorher gefragt hat, ob du dann im BUFO nicht trollen würdest oder eskalieren würdest. Und dann hast du gemeint, nein. Also kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du dann in dem Moment ruhig bleiben würdest, wenn sie jetzt mit dir nicht zusammenarbeitet, obwohl ihr im gleichen Gremium sind. Nein, okay, Message ist angekommen. Da würde ich absolut nicht ruhig bleiben, nein. Also Deswegen meinte ich eigentlich, man müsste das im Vorhinein, also es muss transparent gemacht werden und gut, dass du da einen Beitrag jetzt geleistet hast, auch dass man das jetzt mal umso kritischer hinterfragt. Weil der Kandidatur steht ja jedenfalls. So, ja, dann hallo. Alis letzte Frage. Hey, super. Kommen wir mal wieder zurück auf die Sachebene, Stefan. Stell dir mal vor, du wirst gewählt und wirst dann von der Partei aus zum Beispiel zu Maybrit Illner geschickt und triffst dort auf jemanden wie Gregor Gysi, der dich plötzlich attackiert und zum Beispiel ein Meinungsbild zu dem, was auf der Krim passiert, von dir einfordert. Wie würdest du anhand unseres Programms ihm antworten, beziehungsweise versuchen, unsere Thematik da ihm näher zu bringen? Was würdest du da sagen? Gregor Gysi ist ein Linker. Ich weiß. Aber er ist gern gesehen in allen Talkshows und ist da auch sehr fit. Und der Raphael wird ihn doch sicherlich anhand unseres Programmes rhetorisch klein machen. Er heißt Stefan und ich wollte auch nur den Stefan darauf hinweisen, dass du das weißt, ist mir klar. Moment, ich guck gerade, wer Raphael jetzt noch ist. Nee. Ja, sorry. Ich habe Raphael gerade im Chat gelesen und das war ein freudscher Versprecher. Ja, grundlegend müssen wir dann rausarbeiten, wo Gemeinsamkeiten oder wo vor allem die Piraten sich unterscheiden von der Linken, ja, um unsere Position da in der Ukraine jetzt auch gerade, ja. Da, ich meine, die ganze Situation ist schon ein bisschen irreal, weil also im Moment ist ja auch die, gerade für die Ukraine, ja, Marina Weißband hier irgendwo als Attaché, wie das war, die macht es da, aber ja, Stefan, angenommen, es wäre so, ja. Stefan, antworte so, als würdest du in der Talkshow den Gregor Gysi, den ich jetzt nur als Beispiel genommen habe, es könnte auch die Sarah Wagenknecht sein, aber die würde dich, glaube ich, dort auseinandernehmen. Antworte einfach mal so, wie du in der Talkshow antworten würdest. Was auf der Ukraine jetzt genau? Ich tue ja eigentlich reaktionär, dann eher, wenn da Gysi was einwirft, dann kann ich da nach Abgleich mit unseren Positionen da dann genau dagegen schießen. Jetzt im Moment ist, sag mal, ein Schwerpunkt so, ein Brandherd in der Ukraine, wurde jetzt. Weil ich meine, also, unser Programm gibt ja nicht so viel her, das ist ja doch ziemlich allgemein gehalten im Moment. So, ich glaube, die Frage ist hinreichend beantwortet, Ali. Ich danke den Zuhörern, die diese Befragung mit großer Ernsthaftigkeit und mit großem Respekt vor dem Kandidaten hier vorgenommen haben. Und ich würde gerne, wie immer, den Stefan mit einer Abschlussfrage noch die Möglichkeit geben, 60 Sekunden ein Abschlussstatement zu machen. Ich würde wieder die Frage wählen, die wir ja aus Neumünster bereits kennen. Stefan, du bist so cool. Wie machst du das? Die kennt ihr aus Neumünster. Da habe ich gefehlt am Sonntag. Ich mache das nicht wie der Paul auch, spontan und tja, man ist so cool, wie man sich gibt, oder? Habe ich da 60 Sekunden Zeit, es zu beantworten? Jo, danke für diese 60 Sekunden, Stefan. Sie haben uns auch zum Abschluss nochmal einen hervorragenden Eindruck von dir gegeben. Ich finde es ganz, ganz toll, dass du dich so kurzfristig hier beworben hast, weil wir haben ja auch wirklich Notstand, dass wir einfach viel, viel zu wenig Bewerbungen für den Bundesvorstand haben, dafür Halle. Wir wissen ja gar nicht, wie wir die Zeit damit vollkriegen sollen. So viele, so wenig Abstimmungen wären es nur. Und danke auch für die Damen und Herren da draußen an den Geräten, die dieses fünfte Grillen der heutigen Grillsaison mit so viel Interesse bisher verfolgt haben. Und morgen gibt es, ich glaube, in Wichta oder sowas in Thüringen ein Real-Life-Grillen, deswegen haben wir kein Grillen hier im Dicken Engel. Das wäre jetzt irgendwie unfair gegenüber den Kandidaten, die dann ins ferne Thüringen aufbrechen, dass die hier abends um die Zeit schon wieder da sein müssten. Weiter geht es dann am Sonntag und ich suche euch auch aus, wen wir am Sonntag interviewen werden. Am Sonntag wird der Wolf Weidner, Nivatius aus Heidelberg, der irgendwas Stellvertretendes werden möchte, befragt. Und der hat ein ganz, ganz spannendes Projekt. Also schafft euch her am Sonntag und jetzt erstmal einen wunderschönen Abend und viel Spaß bei der Heute-Show. So, soll ich das denn direkt jetzt weiterschicken an Screennest? Moment, ich danke auch noch schön, ja, für die flotte Gelegenheit. So, super. Jetzt erstmal die Aufnahmen. Super. Alle aus, alle aus, alle aus.